Die Dorfschönheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag, morgen, Abend oder beides. Ich habe heute das große Glück, euch zu begrüßen zur neuesten Ausgabe der Dorfschönheiten. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Smith. Ach, du meinst mich? Ja, ich meine dich. Smith, herzlich willkommen. Ciao, servus. Und des Weiteren noch am Mikrofon, der aufgehende Stern in der Podcast-Szene. Der schönste Brillenträger jenseits von Mordor. Robert Meidl natürlich. Moin Robert, hallo, wie geht's dir? Der geilste Star. Kleiner Scherz am Rande. Der geilste Star am Podcast-Himmel. Und jetzt kommt der geilste Star am Podcast-Himmel. Peter, grüß dich. Hallo, yeah. Check the mic. Check. Hörte mich, check. Alles yeah. Cool. 1, 2. 1, 2, yeah. Drogen sind gut. Check. Nicht. Check. Okay, es eskaliert jetzt schon. Heute wird es ein bisschen eskalieren. Unser Kollege Smith, unser ehemaliger Bassist von Peter Pride und Band, ist heute am Start. Heute ist noch nicht der Band. Es wird nur ein kleiner Ausblick darauf, sag ich mal, ein kleiner Teaser, was euch ankommt. Stimmungstechnisch erwartet. Und ja, Peter, wir fragen unser Gast. Was? Genau. Was gibt's Neues? Smith. In Crimetown? Ne, bei dir so. Was hat dich zurzeit bewegt? Was hast du als letztes geguckt? Was hast du als letztes für Medien konsumiert? Oh. Und Mädchen konsumiert. Mädchen konsumiert. Darüber rede ich jetzt lieber nicht. Medien. Also, ich muss jetzt mal sagen, ich bin ja hier komplett fehl am Platz, wenn es darum geht. Nee, schön, dass du dabei bist. Für alle Zuhörer, für alle Zuhörer, die mich jetzt gerne auf dem Schafott sehen wollen. Ich gucke seit mehreren Jahren kein Fernsehen mehr. Ich auch nicht. Das Einzige, was ich benutze, ist mein Telefon für YouTube und keine Ahnung, was so anfällt. Daher habe ich jetzt auch schon lange keinen Film mehr geguckt, weil ich das immer nur in dem Miteinander anderer Leute. Warum hast du aufgeschraubt, bitte? Weil ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Ach so, okay. Multitasking und sowas. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr daran erinnern, was ich zuletzt geguckt habe. Ich glaube, ich war irgendwann mal im Kino. Ich weiß nicht, ob das zuletzt mit Peter war, bei Star Wars. Nee, ich glaube, das war Episode 7. Star Wars vor einem Jahr. Nicht vor zwei Jahren sogar. Warst du nicht mit uns bei Rogue One? Na? Das war der vorletzte. Na? Und das war im Dezember oder so. Ach so, okay. 2016. So. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zwischenzeitlich nochmal war im Kino. Es ist halt, ich bin sehr beschäftigt mit Technik und Musik. Und nebenbei noch so ein bisschen Arbeit. Aber die Arbeit mache ich nebenbei. Das ist nur so ein Hobby. Das ist nur ein Hobby. Um meine Arbeit zu finanzieren. Nee, ja, also bei mir ist momentan sehr, sehr viel bandtechnisch angesagt und Pläne umbauen, Bett in mein Auto bauen, Effektgeräte löten für die Musik. Das beschäftigt mich momentan. Smartphone-Smith. Ja, vor ein paar Jahren habe ich noch Smartphones repariert. Aus zeitlichen Gründen habe ich das jetzt alles abgelehnt. Ich möchte mehr Zeit für mich genießen. Peter, was gibt's Neues bei dir? Bei mir auch nicht so viel. Ich war ganz viel in Witcher 3 unterwegs. Nice. In Novigrad. Und ja, ich muss sagen, es ist verdammt viel. Es gibt verdammt viel zu tun. Und eigentlich gibt es viel mehr am echten Leben zu tun. Das ist eigentlich das Schlimme. Und wenn ich einfach nur sehe, wie viele Fragezeichen da über meinem Kopf allein schon aufploppen und im Spiel noch auf der Karte sind und Ausrufezeichen. Also dazu muss man sagen, Smith, du kennst das Spiel nicht. Da sind jedes Fragezeichen ist irgendwas, was du entdecken kannst. Ach, du kennst das? Ich habe mir öfters mal YouTube Let's Plays Angeguckt. Ja, na, ich habe mich ja früher sehr viel für Spiele interessiert, aber aus zeitlichen Gründen und irgendwie flasht es mich nicht mehr, mich hinzusetzen. Aber ich habe früher sehr viel gezockt und ich irgendwie ist es auch cool, aber ich mache es einfach nicht mehr. Schade. Nicht mehr Panzer fahren. Nicht mehr Panzer fahren. Seitdem mein Laptop das nicht mehr schafft, ist auch Panzer fahren nicht mehr angesagt. Scheiße. Seit mehreren Jahren jetzt schon. 3 Jahre oder so. Ich habe den Panzer an die Nagel gehangen. Sehr gut. Das war ein schwerer Schritt. Ich habe noch so eine große Garage. Ich habe, glaube ich, fast 50 Panzer. Und das im echten Leben allein. Und das im echten Leben. Wird es mal wieder Zeit für Panzer fahren. Ja, zurück zu Witcher. Ja, so ging es im letzten Podcast auch. Richtig Podcast dumme Überleitung. Zurück zu Witcher. Also mir ist auch aufgefallen, ich muss nochmal ein bisschen Bezug auf den letzten Podcast nehmen. Wir haben sehr viel über Final Fantasy 15 geredet eigentlich, obwohl wir über Witcher 3 reden wollten. Ja. Und Metal Gear Solid. Und ständig ging es immer wieder um Final Fantasy 15. So war irgendwie total crazy. Und ich habe ganz oft quasi gesagt. Ist mir aufgefallen. Ist quasi oft drangekommen. Das war quasi oft im Cast. Ja. Aber hört euch einfach nochmal den Cast an. Genau. Macht ein Trinkspiel draus, ihr werdet unterm Tisch liegen. Die Quasi-Strichliste. Quasi könnt ihr das auch heute machen. Man könnte ich auch sagen, dass jedes Mal, wenn Peter einen schlechten Witz erzählt, könnte man was trinken. Das Problem ist, ich habe so gute Witze, da kann man nie einen trinken. Aber ihr könnt ja quasi auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich zu viel quasi war. Vielleicht sollten wir einfach mal übergehen zu Robert. Robert, hast du was Schönes? Also ich habe zurzeit wieder sehr viel Zeit im American Truck Simulator verbracht. Oh Gott. Schön, schöne Runde. Habe ich mal wieder ein paar Schwerlasttransporte gemacht. So Landmaschinen und so Kram. Ist deine Mutter gut angekommen, hä? Bei dem Witz müsst ihr jetzt nicht trinken, weil das war ein guter Witz. Da muss jetzt sein, da drauf gibt's eine Bohne. Oh. Ah, Bohnen. Und da hänge ich zurzeit sehr dran an dem Spiel. Gut, ja, Probe. Wir hatten diese Woche THBS-Stammtisch. Stimmt. Wo ich mir fast... Ich habe mal wieder gezockt. Eine Rauchvergiftung gezogen habe. Und bin zurzeit wieder derbe auf... ich muss das mal sagen. Ich muss da mal ein Wort drüber verlieren. Wie geil ist denn, bitte, Pokémon... Was? Zweite Generation. Das ist schon Übergang. Pokémon zweite Generation. Ich muss das jetzt einfach mal verlieren, weil das zocke ich zurzeit oder wie ein Blöder. Pokémon Kristall. Alter, wie geil ist das? Das ist doch nicht die zweite Generation. Das gehört zur zweiten Generation. Ich kenne nur Gold und Silber. Gold und Silber Kristall. Das ist quasi wie Rot, Blau, Gelb. Blau, Gold, Silber, Kristall. Echt? Kristall war schon mit Farbe, oder? Das war ein Game Boy Color Spiel, ja. Und, man muss halt sagen, das ist es. Für mich das geilste Pokémon-Spiel, was hier rauskam, weil du hast Johto, die neue Johto-Region und noch Kanto dazu. Also du hast zwei Regionen. Ja, das ist ja bei Silber und Gold auch. Ja, ja, ne? Ich sag ja, zweite Generation. Gold, Silber. Silber, Gold, Silber. Habe ich leider nie durchgezockt. Ich bin irgendwie, ich bin sofort ausgestiegen nach der ersten. Super, nice. Macht so Spaß. Kann ich dir geben. Wenigstens kann ich dir geben. Ich habe auch die Gold und die Kristalle noch da. Bei Gold muss man auch die Batterie auswechseln. Egal. So, man muss sich das mal überlegen. Das ist das einzige Pokémon-Spiel, wo du mehr als eine Region bereisen kannst. Also mehr als deine Stino-artigen 8 Orten sammeln kannst. Da hast du dann halt 16. Nachdem du Johto komplett abgeschlossen hast, warst dort in der, bist dort in die Ruhmeshalle eingetragen worden. Bist du danach, wie heißt das? Nach Kanto gekommen und konntest du halt noch mal auf die Zinnoberinsel, nach Alabastia und so weiter, wie man es halt alles kennt. Bin auf dem Weg nach Westerhaie. Hey, konnte man, nachdem man durch war, noch mal irgendwo anders hin? Man konnte, nachdem man Johto durchgespielt hat, konnte man mit dem Magnetzug nach Kanto fahren. Nachdem du in der Rumshalle eingetragen wurdest? Ja. Konntest du quasi, gab's wie New Game Plus so ungefähr. Es war dann quasi wie ein Late Game. Es war noch mal der erste Teil, also nochmal rot, die ganze Region, rot, gelb, blau. Musste man nochmal die ganze Region mit allen Orten. Natürlich hat sich ein bisschen verändert. Nee, nicht neu anfangen. Du spielst dann einfach weiter. Ja, und die sind halt auch auf dem Level wie du. Also du kannst einfach weiterspielen. Na, und du hast jetzt nicht, du hast eine neue, also stärkere Gegner wieder. Na? Hä? Das geht dann einfach echt? Weiter, ne? Kann ich mich und nicht dann auf dem übelst krassen Superberg, da gibt's dann halt auch den Mega-Endboss hier, Ash oder so, Rot heißt er da, glaube ich. Kann das sein, dass das nur bei der, was hast du gesagt, das Diamantenkristall? Kristall, nee, gibt's bei Gold, Silber und kann Kristall. Ich mich nicht dran erinnern. Also hast du nur das halbe Spiel gespielt. Weiß ich nicht, muss ich irgendwas dafür tun, um da hinzukommen? Na, du kriegst dann irgendwie so eine, war das mit der Spule? Ich weiß es nicht mehr. Du kriegst dann so ein Magnetzug-Ticket, was in dieser größeren Stadt, in der du am Anfang reinkommst, also relativ am Anfang reinkommst, wo der Pokémon-Züchter ist. Ja. Nach dem Steineichenwald, sag ich mal. Und da kommst du dann halt komplett, da ist so ein Zug und da ist auch der Radioturm und der ist dann halt wieder repariert und dann kannst du komplett in die andere Region fahren. Also ich muss mal sagen, mein Gameboy ist ja wahrscheinlich jetzt schon seit 10 bis 15 Jahren nicht mehr in Betrieb. Mhm. Und ich habe ja die goldene Version noch irgendwo. Also ja. ich hab das alles noch. Mhm. Und da müsste ja, der Spielstand müsste noch da sein, wenn das Spiel sich nicht irgendwie... Wenn die Batterie nicht... Ja. The Pandora Battery. Pandora Battery. Was war das nochmal? Das war für die PSP, die um die zu... Ach ja, genau, die PSP zu cracken. Ja. The Pandora Battery. Ja, dann müsste man ja, wenn das jetzt noch geht, müsste man hier mal nachgucken, ob ich das mal gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist zu lange her. Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche mir ja für das Pokémon auf der Switch, was ja dann dieses Jahr mal irgendwann rauskommen soll. Ich freue mich schon auf die E3, dann wird das endlich mal angekündigt. Ja. Mhm. Ich hoffe ja, dass die mal Pokémon machen, was von der ersten Generation die ganzen Regionen hat. Bis zur aktuellen, also wirklich alles. Komplett durchgängig. Das ist halt, weiß ich nicht. Ich meine, im normalen Pokémon-Spiel hast du ja als Kind schon 20 Stunden reingesteckt, oder wie viel? Ach, bis locker. Du da durch warst. Obwohl, ein bisschen mehr. Am Anfang. Ich rede jetzt vom Anfang, vom ersten Mal durchspielen. Es kommt doch immer darauf an, was du für Pokémon genommen hast. Keine Ahnung, das lief bei mir sowieso ohne Ende damals oft in der Schule, während jeder Pause. Da gab's immer, in der ersten Generation gab's immer diesen, in Urania City gab's immer dieses, wenn du über 100 Stunden Spielzeit hast, dann hat er da sein Haus zu Ende gebaut. War das so? Ne, da steht irgendwo, steht oben rechts in der Stadt einer, der sagt, ich planiere gerade mit meinem Maschok das Fundament für mein Haus. Ich erinnere und mich. Angeblich nach 100 Stunden hat er das dann fertig gebaut gehabt. Hat natürlich nicht geklappt. Ach so. Schade. Schade eigentlich. Können Sie ja nochmal neu auflegen. Aber wie gesagt, ja, gab's doch schon. Also bis jetzt haben sie noch nie was zweimal aufgelegt. Es gab ja noch Blattgrün, genau. Und Feuerrot. Ich meine, für den Game Boy Advance. Dass sie das nochmal neu rausbringen, wo der das Haus dann wirklich mal fertig baut. Nur deswegen. Hausbausimulator. Nichts Neues, nur das. Nichts, ah ja, genau. Dann 100 Stunden bauen. House Edition. Ja, Pokémon House Edition. Dr. House. In den Hintergrund. Es artet wieder aus. Es artet House. ja, wie gesagt, ich würde mir halt gerne wünschen, dass alle Regionen, die da so waren, alle Spiele, die bis jetzt auf den Handhelds erschienen sind, alle auf einen Schlag. Bam! Das wäre nice. Das wäre fett, ja. Das wäre richtig fett. Fett! Wird bestimmt nicht passieren. Nee, glaub ich auch nicht dran. Selbst jetzt bei den neuesten Spielen war das ja nicht so, dass du wirklich alles fangen konntest. Ja, selbst bei Pokémon Go ist halt dünner. Bist du raus, gell? Keine Ahnung. Ich bin auch raus. Pokémon Go, ja. Ja. Pokémon Go. Gut, dann wäre das schon für mich heute. Okay, ich habe noch an Smith. Ich möchte Smith noch bitten, seine Anekdote zum Metal Gear Solid zu erzählen. Ah, als Nachtrag für letztes. Für's die letzte Last Ketchup Episode. Ja, ja. Und bitte. Wir hatten es bei deinem Auftritt davon, gell? Ja, genau. Da habe ich gesagt, halt die Klappe, erzähl es im Podcast. Alles klar. Also, das war, glaube ich, damals dieser erste Teil, oder? Gell? Ja. Genau, der erste Teil. Ja, ein Kumpel von mir hat das immer gespielt. Ich selber war nicht immer so für solche Games. Ich war zu unfähig dazu. So, ich bin immer erschrocken, wenn Gegner um die Ecke kamen. Und bin da mal in Panik Ich habe immer lieber zugeguckt, auch Tomb Raider. Das war aber nicht so meins damals. Da war ich nicht fähig dazu. Naja, und mein Kumpel hat das immer gespielt und war dann in dieser Gefängniszelle. Mhm. Ich habe keine Ahnung, also, wovon du redest. Mal kurz das Setting erklärt. Es gibt eine Folterszene. Da muss ich jetzt gerade mit meinem Nerd-Herz nochmal einhaken und kurz die Szenerie aufbauen für dich. Es gibt eine Folterszene und nach dieser Folter, ich erzähl's kurz, nach der Folterszene ist man quasi in der Zelle sozusagen und muss irgendwie rauskommen. Ach ja, diese, wo die dich dann immer hier zusammengeschlagen haben, gell? Genau. Ja, ich erinnere mich, genau. Und da bist du in dieser Zelle und im Endeffekt musst du irgendwie rauskommen und kriegst ein paar Items sozusagen. Also kommt einer vorbei, der Otacon, und sagt dann hier, pass auf, hier, Snake, nimm das und das. Und damit wirst du schon irgendwie rauskommen. Ja, da gibt er den Ketchup. Genau, und da kommt und der Ketchup. Und sagt dann, hier hat genau die richtige Farbe und Konsistenz. Ja. Und wir haben ewig lange da in dieser Zelle verbracht und wir kamen da nicht raus und haben das überhaupt nicht geschnallt. Und dann habe ich überlegt, weil, gut, ich war damals sehr jung, also das Spiel hätten wir niemals spielen dürfen, offiziell. Und da denkt man ja auch noch nicht so weit. Und dann habe ich mich dann ewig lange an diese Worte von dem erinnert und dachte, Farbe und Konsistenz. Und eigentlich voll peinlich, weil das eigentlich voll easy ist, gell? Aber wir waren wahrscheinlich einfach zu jung, um an sowas da gleich zu denken. Dann sag ich, ach, Bingo, der will, dass das Blut ist. Und dann haben wir versucht, das zu benutzen. Das ging immer alles nicht. Gut, ich kannte ja das Spiel, ich wusste ja gar nicht, was du so für Möglichkeiten hast. Weil irgendwie kamen wir dann doch mal drauf, uns da hinzulegen und dann das Blut dann zu schütten. Und dann kam ja dieser Wärter rein und denkt, was ist denn mit dem los? Der ist ja tot. Ja, genau. Ja, das war cool. Da habe ich mich damals sehr gefreut, weil mein Kumpel einfach nicht weiterkam und ich dann diesen Geistesblitz hatte. Der Ketchup bei Geistesblitz. Herrlich. Da muss man aber auch dazu sagen, das war auch nicht so easy mit diesem Ketchup. Das ging mir nämlich auch so. Du musstest dann irgendwie im Menü den anwählen und im Menü nochmal drücken, damit er die Kappe abmacht, sozusagen gedanklich. Und dann läuft er auch so nach und nach erstmal so versetzt aus, eigentlich so. Also du musst dann auch eine Weile liegen bleiben, damit er genau mittig unter dir ist. Und du kannst auch nicht wieder einfach draufkriechen, das funktioniert dann nicht mehr. Das war ganz blöd gemacht. Und ist vorbei, oder was? Du kommst dann anders raus. Kommt dann irgendwann der Ninja, glaube ich, und macht dann die Tür auf. Hier, Snake, ich mach die Tür auf und schlägt die dann auf. Irgendeinen Trick gab's dann oder aber erst wenn du es mit dem Ketchup vermasselt hast, oder? Genau, also da musst du dann länger warten im Endeffekt. Also irgendwie kommst du immer raus, aber mit dem Ketchup, das war eigentlich immer die witzigste Lösung. Was es auch noch für eine Möglichkeit gab, da war ein Bett in der Zelle und du kannst einfach unter das Bett kriechen, wenn die Wache gerade nicht da ist. Der geht ab und zu mal raus. Ja. Wenn du in der Zeit unter das Bett kriechst und dich da versteckst, kommt er auch rein und sieht dich nicht mehr. So geht rein, wo ist er hin? Und geht dann in die Zelle und dann kannst du ihn vermöbeln. Ja. Aber der Ketchup war eigentlich so die lustigste Variante. Ich hätte gedacht, es gibt nur die eine Möglichkeit. Nee, gab es wirklich viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch im letzten Podcast dieses Spiel so angepriesen, weil es immer alternative Varianten gab. Das hat es in sich und es ist halt ein sehr altes Spiel, weil es halt dann damals schon ein recht gutes Niveau hatte. Ja. Das muss man sagen. Und es hatte eben auch einen hohen Wiederspielwert einfach. Also du konntest so viel Zeug noch machen, selbst nach dem ersten, zweiten Durchlauf. Sachen, die du neu entdeckt hast, Geisterfotos und allen möglichen Kram. Da war so viel drin, ich habe das so gerne gespielt einfach. Ja, so gut kenne ich es dann auch wieder nicht. Ich habe immer nur mal ein paar Mal dabei gesessen und dazugeguckt. Ja. Deswegen wollte ich dich nochmal ansprechen auf die Ketchup-Anekdote, weil ich es einfach witzig fand. Das ging mir auch damals auch so. Ich dachte, hä, was willst du mit diesem blöden Ketchup, wie soll das funktionieren? Und dann Blut. Ja, ist bestimmt ein Spiel, was heute immer noch Spaß machen würde. Wenn man Zeit und Lust hätte, sich hinzusetzen. Was ist denn dir passiert, Robert? Robert abgetisst. Ein Wassermassaker. Ein ehemaliger Kollege hat mal gesagt, Dicke sind immer am Bauch bematzt. So, jetzt habe ich leider die Anekdote nicht mitgekriegt. Das okay, wir erzählen aber sie nochmal. aber ich werde sie mir nachträglich anhören. Selbstverständlich, selbstverfreilich. Es wird auch Zeit. Furchtbar. Wunderbar. Okay, das so viel zu dieser Anekdote. Und damit können wir eigentlich, oder hat noch jemand was beizutragen zum Vorgespräch? Ich glaube nicht. Damit können wir zum eigentlichen Thema heute kommen. Und es geht heute in erster Linie um den Film Scott Pilgrim. Ein sehr geiler Film, ein Kultfilm in meinen Augen, der einfach einzigartig ist. In meinen Augen. Das habe ich zweimal in meinen Augen gesagt. Ich versuche halt nicht zu viel zu doppeln. Und ja, und na, quasi habe ich so gesagt. Man muss dazu sagen, der hat so einen speziellen Mix aus Comic, Action, Musik, Martial Arts und Comedy. Was weiß ich, was da noch alles drin ist. was ich so noch nie wieder gesehen habe. So diese Elemente, die drin sind. In den Bildern einfach mal solche Geräusche, wie man es eben kennt, solche Ausrufgeräusche aus den Comics, Aber erstmal zum Plot. Ich bin schon wieder voll drin im Film. Erstmal zum Plot. Scott Pilgrim ist ein normaler Junge. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Genau, so heißt der eigentliche Film. Ja. Ist ein normaler Junge, der Bassist ist. Ich bin übrigens auch Bassist. Gut. Der hat wenigstens mal einen ordentlichen Bass. Ja, also. Warum, was spielt denn der? Rickenbacker. Na dann Rick. Na klar, oh. Wie sich's gehört. Rick and Morty. Ich war vor ein paar Wochen fast davor, ihn mitzunehmen. Ja, warum nicht? Ey, ja, was soll denn das immer? Das, dem habe ich mich vorher dann mal informiert. War kein guter. Die vier. Du musst schon zwei Scheine hinlegen. Ja, hat er auch gekostet. War auch von paar 70 oder paar 60. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube 74. Hätte 2000 gekostet. Hat in Erfurt einen Musikladen zugemacht. Hm. Und da war ich mal, bin ich einfach mal reingewandert. Ich wollte eigentlich nur Saiten kaufen, aber der hatte nicht mal mehr Saiten. Keine Bassseiten, nichts. Und das ist verschenkt. Ja, und dann habe ich aber vorher mal in so einer Gruppe, wo so Bassisten nur drin sind, da habe ich mal reingefragt, so, und da die 4001er sollen nicht so gut sein. Also erstens sehr anfällig mit den Halsstäben und so, dass die kaputt gehen. Und die müssen eine unglaubliche Saiteninstreuung haben. Das heißt, du kannst einen haben aus dem gleichen Alter, der ist richtig gut, und der andere, der klingt wie scheiße, ehrlich gesagt. Okay. Den habe ich sein lassen. Ja, also gut, das ist ja sinnlos. Das wäre scheiße, zwei Scheine in den Wind zu hauen, für nichts und wieder nichts. Ja, das sollte man sich dann gut durchdenken. Ja. Und so schön sah er auch nicht aus. Deswegen immer Fender. Das war halt... wenn es der Lemmy-Bass gewesen wäre, da hätte ich auch 20 Scheine hingelegt, aber es war halt nicht der Lemmy-Bass. Habe ich in der Portokasse. Ja. Vor 3 Jahren ging einer in Essen weg, so ein Lemmy-Bass für 20.000. Davon gibt es nur 65 Stück oder 64? Das ist ja geil, ich finde die Form auch richtig nice, ey. Mhm. Das ist so ein Kultgerät. Der Gerät. Ja. Wird nie müde. Der befreundete Basser, wir lenken ja voll vom Thema ab, gell? Ich wollte es nur mal sagen. Jetzt erzähl es. Ein befreundeter Basser, also aus dem Nachbarproberaum, der hat sich jetzt eingekauft, das sollte die letzte Woche gekommen sein. Ja. Hat sich einen bestellt, auch für 2000. Also, den kannst du auch neu für 2000 kaufen. Also, ja, deswegen kauft man sich neu. Fertig. Und so, dann bringst du ihn zu mir. Warten, bis er Kultstatus erreicht. Naja, dann bringst du ihn zu mir und dann flämme ich ihn dir auch. Oh, nee, lieber nicht. Dann mach ich ihn dir schön, auf Relic. Mach ich ihn dir. Nee, lass mal. Bin ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt mehr, was das angeht. Hm. Mit deiner Fender-Gitarre. Nee, ich habe da noch eine andere, die ich so gemacht habe. Welche? Die ist gerade nicht da, die ist im Probenraum. Die schwarze Kletten? Nee. Oder diese Rosane, die du mir mal gezeigt hast? Nee. Die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Vorletztes Jahr. Die Maxe. Irgendeiner hat sie mir, da hat sie mich noch gefragt, wegen die 60s Strat. Ah, die lasse ich so, da wird jetzt nichts umgeschraubt dran. Die hat einfach einen guten Sound. Elektronik mache ich dir, komm, wir bauen ein paar Kloppmann rein. Nee. Kloppmann, wirklich, da machst du was Genaues. Da machst du wirklich was Genaues. Jetzt machen wir. Mach mir auch mal eine Soße auf. Da wirst du deine Ketten an Nagel hängen. Nee, mach nicht. Wir sind schon wieder voll abgeschlossen. Ich hab schon wieder das nächste im Auge. Willkommen im Band-Podcast. Eine schöne. Das war ja schon angekündigt. Eine schöne Tele, ja. Das war mir so klar, dass es in die Richtung geht. Die haben sie letztens gepostet, ja. Die finde ich so geil. Ja, nice. Die habe ich auch gesehen. Hm. Die ist was für mich. Vor allem, weil die auch Noiseless-Tonabnehmer drin hat. Und das ist genau was so meine Grundfrage. Ich weiß nicht, wie sind die? Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob Noiseless was für mich jetzt wäre. Gibt es ja für den Bass. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich hatte mal die Camshot. Die Camshot und hab nehmen wir die Kasse im Shop von Fender drin. Okay. Die hab ich gleich wieder weiterverkauft. Ich dachte, der Duesenberg Toaster. Nee, die passen ja bei mir nicht rein. Nee, die Noises kenne ich, aber ich dachte dann so, es passt bestimmt nicht in die Musik, die ich mache. Naja, glaube ich auch nicht, ne. Aber ich kenne den Buzzer. Du brauchst ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Ja, aber ich kenne den Buzzer hier von... Das mit deinen Verspielern. Mit dem ich letztens auch gespielt habe, ja. Im Museumskeller, der hat die drinnen in seinem Fender. Aber der hat einen ordentlichen Fender aus den USA. Du hast auch einen ordentlichen Fender, der ist halt bloß alt. Ist halt ein Mexikaner. Ach so, ist eine Maxe. Naja. So alt ist der gar nicht, 2001. Aber den spiele ich momentan. Das sind immer in 16 Jahre. Der wird auch noch älter bei mir. Ich bin wieder auf den ATK umgestiegen. Momentan. Okay. Und dein Sandberg steht nur noch. Womit unsere Karriere damals begonnen hat. Bei ATK. Ach ja, der Lappen, stimmt. Ja, mit Behringer Aufkleber drauf. Na, der ist jetzt ab. Da hat jetzt gar keinen Aufkleber mehr drauf. Weil meine Band hat sich beschwert, dass ich hatte da noch diesen Isle of Nerds Aufkleber drauf mit diesem Typen und dem Skateboard in der Hand. Ja. Und nee, ein Herz für Nerds. Und meine Band hat sich so mega drüber aufgeregt, dass ich ihn dann abgemacht habe. Sonst durfte ich den nicht live spielen, sozusagen. Das war nicht true, oder was? Und ja, die haben nicht so den Humor wie wir jetzt, so diesen ein bisschen. Und deswegen wird er so nicht. Alles viel zu ernst. Nee, ich habe da jetzt mal ein paar Nägel drauf gezogen und habe festgestellt, jetzt klingt er auch wieder geil. Und gut. Geil. Scott Pilgrim, also hat auch einen steifen Bassist, also steifen Bass, richtig gut. Geiles Gerät. Ich mag auch die Farbe sehr, dieses helle Sandorst, was er da drauf hat, mit dem leicht rot zu gelb. Richtig. Ach, der. Nice, ne? Ja, dann ist es doch. Fällt mir gut. Kannst du ein Bild raussuchen, weil dann ist das doch der, den ich da in Erfurt mir angeguckt habe. Der hat mir nicht gefallen. Der hat dir nicht gefallen? Nicht so gut. Hast du jetzt eigentlich auch vegane Kräfte? Vegane Kräfte? Na? Ist der Veganer gewesen? Nee. Kommen wir gleich noch drum. Okay. Wenn wir zu Ex-Freund ja, genau so. 4 kommen. Genau so. Nummer 5, 3. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Der ist, ich finde den irgendwie nice, weil der ist super retro. Na, hier sieht irgendwie cool die aus. Die Farbe ist super retro, die Farbgebung. Sieht schon nice aus. Super nice. Bass ja. Battle Fight. Er ist halt voll der Louis, gell? Michael Cera, der zu solchen Filmen eigentlich komplett passt, finde ich. Hat California Green angesungen. Ja. Und, so geil, das Intro. Und der eigentlich zu solchen Filmen immer gut passt, der jetzt aber sehr lange nichts mehr gemacht hat, Michael Cera irgendwie. Der auch viel geil, auch sehr, sehr geil in Superbad war. Hm, Superbad, ja. Auch ein sehr geiler Film. Superdad. Superdad, schnell wie Jet. Kenne ich vom Hören, habe ich nie gesehen, kann ich nicht mitreden. War super bad. Muss mal gucken, ist gut. So, dann, ja, worum geht's eigentlich? Also am Anfang wird eigentlich, woran hat er die liegen? Also, ey du, so, hier ist eine Frau im Haushalt, da musst du ja, das auf das Ding stellen. Entschuldigung. War auch nicht so gemeint. Wie heißt das? Scott Pilgrim wird auf jeden Fall von allen dumm gemacht, weil er hat jetzt eine übelste Freundin und zwar eine 17-Jährige. Das ist so eine Schlitzi-Olle. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ciao. Leslie Ciao. Ah nee, das war, nee, das Knives, war von Ciao. Leslie Ciao. Was war Leslie Ciao? Weiß ich nicht. Tilly D, ihr Wichser. Leslie Ciao. Achso. Tilly D. Hey, nice, ciao. Ja, und alle machen sich eigentlich über sie lust, über ihn lustig und er probt mit seiner Band Sex Bobamp und die Akustikgitarre, die ist schon was, die gefällt mir, weil die so schön abgeranzt ist, muss ich mal sagen. Und das ist halt so auch so. So Musik, die hätte mir mit vor 15 Jahren hätte die mir gefallen, muss ich mal sagen, was sie da fabrizieren. Und ja, und auf einmal trifft er an der Bücherei, in der Bibliothek, trifft er auf einmal Ramona Flowers. Ramona. Die bei Amazon arbeitet in, wo sind wir? Toronto? Toronto, ja. Toronto, Kanada. Ja, Kanada. Und bei Amazon. Und geile Stelle. Nur mal eine kleine Stelle zu sichern. Wie ist denn eigentlich die Internetadresse von amazon.ca.com oder so? Ja, amazon.ca.com. Euch ist das super lustig. Egal. Ja, er lebt halt auf jeden Fall auch mit seinem homosexuellen Kumpel zusammen in einer Wohnung. Eigentlich gehört dem homosexuellen Kumpel alles in der Wohnung. Nur er schläft mit dem Bett drin. Und außer die Jacke. Außer die Jacke, genau. Außer die Jacke. Und die Jacke gehört auch Scott. Genau. Peter übernimmt jetzt. Ich übernehme das Ruder. Ja, das war im Prinzip der grobe Plot. Also Scott verliebt sich unsterblich, also auf den ersten Blick im Prinzip in Ramona Flowers und beginnt sofort Nachforschungen anzustellen, will sie wieder treffen. Die triggert irgendwas in mir, ey. Die erinnert mich an jemanden oder an was. aus meiner Vergangenheit. Und da triggert die irgendwas. Die hat auch eine sehr interessante Frisur einfach. Also okay, die Farbe ist das die eine, Frisur aber die Frise irgendwie, diese Koteletten, so ein bisschen, sieht aus wie Koteletten, die so runterhängen. Ja, wie bei so einem Juden, der sich beim Jutileum, wenn sie sich ja die... wenn sie sich die Locken so an die Seite kleben. Und ja, auf jeden Fall wären wir in den ersten 40 Minuten des Filmes schon mit Unterwäscheaufnahmen beglückt. Hm. Die ist halt auch wirklich nice irgendwie. Ich brauche wirklich WLAN, dass ich nebenbei nochmal googeln kann. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was brauchst du? Als ich den Film gesehen habe, ist schon ein paar Jahre her. Mensch, hast du dich nicht vorbereitet? Nee, ich weiß ja ehrlich gesagt erst seit Donnerstag, dass ich heute hier sein könnte. Der Oberer. Und Oberon Martell. Und wann habe ich den... Peter, du hast den Film damals immer so mega empfohlen. Ja. Und das ist bestimmt 3 Jahre her, als und das ich den hat gesehen. Und das hat auch einen Bezug zum Band-Podcast, denn du hast den uns mal nach einer Probe empfohlen. Echt? Ja. Wusste ich schon gar nicht mehr. Und der Film, der ist bestimmt was für euch. Der hatte immer wieder davon erzählt. Aber ich finde so, das ist so ein typischer Peter Stolze Film, weil da gibt's immer noch einen mehr. Immer noch einen mehr. Immer noch einen mehr. Das ist quasi, das ist bist du als Film eigentlich. Hm. So voller popkultureller Referenzen. Ja. Immer noch so ein bisschen Teenie-Geist, ja, der übrig geblieben ist. Wollte unter der alten, erwachsen sein. Unter der alten Haut. Unter der alten, faltigen Haut. Steckt nur ein Team. Und ja. Gut. Damals hast du den uns empfohlen. Den habe ich dann irgendwann mal mitten in der Nacht gesehen. Dachte mir, war schon sehr müde. Da kam damals auf eins Festival, gab es da noch. Festival. Fest. Und da dachte ich mir, okay, das ist der Film, den Peter empfohlen hat. Wow. Jetzt Maul. Und dann habe ich den nochmal geguckt. Da fand ich ihn gar nicht mehr so schlecht. Ich wollte gerade sagen. Und dann habe ich gestern nochmal geguckt. Und da fand ich ihn wieder besser. Ich hab mir jetzt auch im Vorfeld nochmal angeguckt und habe wieder so einige Sachen vergessen gehabt von dem Film. Der ist ja aus dem Jahre 2010, sehe ich gerade hier auf IMDb. Und die Wertung spricht auch für sich. 7,5 von 10 ist schon stark, muss man sagen. Okay, ja. Also auf IMDb bist du so beide über 7 kommst, bist du schon in... Es ist halt kein Stephen King. Im High Ranking. Also dafür, da ist er noch recht jung. Da konkurrierst du quasi mit dem Weißen Hai. Ich hätte mir den älter vorgestellt. Mhm. Da muss ich sagen, da habe ich ihn ja gar nicht so spät erst gesehen. Na, das stimmt. Da haben wir ihn gar nicht so spät gesehen. Weil ich finde. Bandgründung war 2011. 12. 11. 12. 11. 12. Peter kam 12 dazu. Jetzt naja, das stimmt. Ja, aber 12 sind wir erst aufgetreten. Da waren wir aber noch nicht die Band von Peter Bright und Band. Ja, aber die Band gab es schon seit 2011. April. Guck's ausgefallen? Das hab ich mir gerade selbst in die Nase gerübst. April gab es die erste offizielle gemeinsame Probe mit uns dreien. Und Peter. Wo ist denn eigentlich Peter? Und ihn habe ich dann im November. Im November kam Peter dazu, als ich ihn beim Geburtstag von Christian damals. Genau, du hast Peter besorgt. Genau, du warst quasi mein Entdecker. Eigentlich müsste man diesen Text dann auch mal vorlesen, den ich auf Facebook damals verfasst habe. Zur Bandgründung von Peter Bright. Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber haben wir noch. Ist alles noch da. Ich habe noch den Chat. Ich dachte, wir wollen noch einen Band-Podcast extra machen. Ja, wollen wir. Sind gerade voll drin. Ich schließe jetzt nicht. So, und dieser Film ist auch voller popkultureller Referenzen von Videospielen. Also es fängt zum Beispiel mit Zelda-Mucke an. Mhm. Münzen haben eine wichtige Rolle in dem Spiel. So Einblendungen wie Scores im Endeffekt. Scores. Also, Highscores. Ja. Und? Also ich sag mal, wenn ich jetzt so in den Alter wieder wäre, ja, würde ich die auch gut finden. Jetzt na, ist man heute nicht mehr. Nee, jetzt heute ist man heute, zu alt. Heute will man eine Frau haben. Aber die triggert einen. Ganz hinten irgendwo triggert die euch. Nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Naja, ich weiß nicht. Du musst halt mal mit jemandem zusammen gewesen sein, der selber so der Typ war. Ungefähr. Nee, hatte ich nicht, glaube ich. So ein bisschen so rumgelaufen ist. Dann ist jetzt nochmal was anderes. Bunte rote Haare irgendwie oder knallige Haare? Oder? Naja, so vom im allgemeinen Style jetzt, ja. Wenn dieser Film mich 10 Jahre früher erwischt hätte, dann wäre er wahrscheinlich voll eingeschlagen bei mir, würde ich mal sagen. Und da Peter 10 Jahre zurückhängt, hat es bei Peter eingeschlagen. Schlägt bis heute noch ein, der schlägt für mein ganzes Leben ein. Peter ist hängen geblieben. Ja, könnt mich der mal. Film ist auch cool, ey. Ja, könnt mich mal. Das ist jetzt aber kein Goonies oder so, oder kein School of Rock oder kein... Der hat so einen hohen Wiederschauwert, dieser Film. Das ist mir das stimmt, auch wieder aufgefallen. Da sind so viele Kleinigkeiten drin. Einfach, also ich liebe einfach sowas, wenn in Szenen so Kleinigkeiten, wenn gar nichts gesagt wird, aber der Witz so über Mimiken oder Handlungen übertragen wird. Ja. Wie in der Szene mit dem zweiten Ex-Freund Chris Evans. Und da kommt an, ich hole mir jetzt einen Kaffee und dann geht er hin zu der Frau da quasi, die am Set steht. Das ist eigentlich der ihr Kaffee. Und dann nimmt den einfach weg und sie klotzt dann so traurig und dreht sich weg so. Also da könnte ich mich weghauen. So, das sind so Kleinigkeiten, also die so neben der Haupthandlung passieren so. Aber da gibt's ganz viele spezielle Sachen, die man immer wieder entdecken kann. Also mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, in der Vorbereitung habe ich den Film nochmal geguckt. Und mir ist so vieles aufgefallen, was mir noch nie aufgefallen ist. Wie zum Beispiel Scott soll Coke Zero trinken. Das ist mir noch nie aufgefallen. Der hat zwischendurch auch ein T-Shirt mit Zero, erst die Null. Die anderen Ex-Freunde tragen ja immer Nummern so, sind durchnummeriert so ein bisschen oder irgendwo steht die Nummer in der Nähe, in der Location oder so, oder irgendwie wird's transportiert über die Szenerie. Ja, ist immer irgendwo im Hintergrund zu sehen. Genau, und Scott trägt auch zwischendurch mal das Shirt mit der Zero quasi, erst die Null. So. Ja. Er ist noch nichts, er ist quasi ganz unten. So, und er soll dann auch immer Coke Zero trinken. Das sagt sogar Gideon quasi, der Endboss sozusagen. Sogar zu ihm. Na Scott, willst du was trinken? Wie wär's mit einer Coke Zero? Betont das auch noch so. Es ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber es sind so Kleinigkeiten, deswegen sage ich hohen Wiederschauwert, die dir da wirklich auffallen. Und es wird auch so comic-typisch ganz viel an manchen Stellen gedroppt, wo ganz viele Einblendungen kommen, wo du eigentlich pausieren musst. Das kannst du nicht so schnell lesen, das geht nicht. Ja. Das finde ich einfach geil. Also. Und natürlich, der Humor ist genau meins. Das hast du schon schön angesprochen. Es gibt einfach. Weil es einfach immer weiter on top geht. Noch einen drauf. Ja, ich muss sagen, das hat ein bisschen King of Queens Charme sogar. Das sind Zitate drin, das ist richtig zitierwürdig. Das ist mir nicht richtig aufgefallen. Da waren viele Sachen drin, wo ich gar nicht mehr wusste, wo ich die her habe. So Sachen wie, ja, ich war ein bisschen bi-neugierig. Und ich bin jetzt bi-stinkig. Oder. Wir müssen eigentlich immer noch über den Plot reden. Oder ja, wir machen gleich weiter. Ich muss ja kurz mal so ein bisschen, schwärmen. Ja, oder, mal. Oder als Scott das erste Mal Ramona datet quasi, kommt an, sie steht da am Geländer, wartet auf ihn offensichtlich, guckt cool in der Gegend rum. Er kommt an, hey, was machst du? Ich warte auf dich, du Arschloch. Achso, ich dachte, du bist zu cool, um zu warten. So. Ich dachte, du machst ich dachte, irgendwas. Du später. Ich dachte, du bist zu cool. Ich dachte, du kommst zu pünktlich sein. Ja, genau, du bist zu cool, zu pünktlich sein. Ja, ja. Richtig. Um den Plot nochmal zu erklären. Scott hat was mit Leslie Chow und ich weiß nicht schon wieder nicht, wie die heißt. Egal. Mit der kleinen Chinesin. Knives Chow. Knives Chow. Heißt die wirklich Chow? Die heißt wirklich Chow. Die hat aber C-H-A-U. Ah, okay. Chow. Und ungewöhnlich geschrieben. Chow. Und die, eigentlich was mit X geschrieben. Ich hätte eigentlich Chow gedacht. Also S-H-A-O. Nee, mit X. Also sie wird C-H-A-U geschrieben. Ciao. Okay. Steht sogar, wird sogar eingeblendet im Film. Ja, da werden eigentlich alle Namen eingeblendet. So die wichtigsten, ja, die. Der Yang Niel, nee, was? Yang Niel, ja. Yang Niel. Nicht Niel Yang. Yang Niel, Niel Yang. Ja, da gibt es übrigens ein gutes Solo. egal. Und er ist quasi noch mit ihr zusammen. Und er fährt dann schon voll auf Ramona ab und trifft sich dann mit Ramona, während er mit der Ollen zusammen ist. Und dann kriegt er auf einmal, dann knutschen sie so ein bisschen rum und dann wird er auf einmal während eines Bandcontests angegriffen von einem indisch angehauchten Typen mit seinen Zombie-Hipster-Chicks. Genau. Genannt Matthew Patel. Matthew Patel, der vorher noch ganz höflich eine E-Mail schreibt. Genau. Und dann kommt eben raus, dass Scott, um mit Ramona zusammen sein zu können, die sieben teuflischen Ex-Lover, die sieben teuflischen Ex-Lover zu besiegen. So, darum geht's eigentlich im ganzen Film. Mhm. So, das ist seine Motivation. Er möchte Ramona erobern und ja, verlässt währenddessen Leslie Chow. Knives Chow. Und danke. Was auch sehr lustig ist, Knives Chow, und sie hat dann am Ende zwei ganz schön große Messer, mit denen sie kämpft. Ja. Egal. Das wird doch diese Martial Arts Komponente am Ende auch wieder, gell, so. Alle müssen Waffen haben. Genau. Ich finde die Kampfszene auch gar nicht schlecht in dem Film. Das ist ganz gut choreografiert. Ja. Ich denke, der Film, ja, wie er sagt, man muss ihn wahrscheinlich mehrmals gesehen haben. Und der hat bei mir damals nicht so eingeschlagen, weil du den auch auf eine sehr hohe Messlatte gesetzt hast. Ja. Weil du hast gesagt, der ist wie... Es ist kein Pick of Destiny. Ja, du hast gesagt, der ist wie Tenacious D, Kings of Rock. Und Kings of Rock ist er ja auf Deutsch, stimmt. Genau. Das ist eigentlich auch so bitter. Du hast recht. Das ist eigentlich, wenn's, ja, eigentlich Pick of Destiny heißt. Ja, Black des Schicksals würde halt doof klingen, da kann sich keiner was drüber vorstellen. Ja. PDS. Die BDS, die Bong des Schicksals. Ja, nee, das hat halt für mich halt die Messlatte sehr hoch gesetzt. Und, aber für mich kommt an, so kultfilmtechnisch da nicht viel dran an dem Film. Tenacious D. Aber trotzdem, ja, schlecht war auch nicht. Also ich müsste vielleicht wirklich nochmal gucken. Gucken nochmal. Also ich muss also jetzt sagen, mir gefällt, ob nach jedem Mal hat, nach jedem Mal gucken, dass er gefällt, genau. Muss ich sagen. Also ist wirklich kein schlechter Film. Hat viele so Schmunzelsachen, viele Lachsachen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Damen. Der ist auch sehr intelligent, der Film, muss man sagen. Also sehr intelligent, in Anführungsstrichen. Wenn ich ihn mag, kann er nicht intelligent sein, ihr Arschlöcher. der ist für mich sehr intelligent, wie gesagt, weil du jedes Mal neue Sachen entdecken kannst. Und es gibt ganz viele Sachen auch im Film, die an einer bestimmten Stelle relativ früh gedroppt werden, vorkommen im Film und später wieder aufgegriffen werden und dann echt dieser Witz, diese Komponente, das Intelligente dahinter, was da versteckt ist, eigentlich erst richtig hervorkommt. Hm. Wie sagt nur der Neganinja beispielsweise. Gell? Ja. Da spielen sie ein Spiel eben mit Ninjas quasi und am Ende der Superboss ist nochmal so eine dunkle Version von sich selbst quasi. Also dann, das war ja früher auch immer so. Gab es dann den dunklen Sonic und wie Mario, Duck, Wario. Duck und Fiso Duck. Genau, ja. Quo, ein Krieger. Super geil, ich bücher mich. Genau, sowas ist das. Und das ist auch so eine coole Sache, die wird am Anfang gedroppt und ganz am Ende wird es nochmal so geil aufgearbeitet. So. Und dann wirklich auch wieder humoristisch cool gelöst einfach, wo du denkst, ey, jetzt kommt nochmal was und dann passiert was anderes, überrascht dich einfach. Ja, ja. Und da gibt es mehrere Szenen einfach. Auch die Pac-Man-Story beispielsweise, die wird auch mehrfach erzählt. Ja. Bist du der Pac-Man-Typ? Nein, das war ein anderer, der war voll lame oder sowas. Das war ein anderer Idiot, ein anderer Nerd. Ja, so viel zum Thema. Das war's von heute. Nee, anderes Ding, wo ich noch einhaken wollte. Wie du jetzt gesagt hast, ich habe den so hoch gehoben, so quasi auf eine Ebene. Das ist generell ein Problem von mir, glaube ich, immer. Ein Kumpel von mir sagt immer, ja, irgendwie... Immer wenn du mir was erzählst, finde ich es total geil. Und wenn ich es mir angucke, ist es gar nicht so geil, wie du es erzählt hast. So ungefähr. Also er sagt dann immer, ich finde das viel lustiger, wenn du das erzählst. Ich brauche es mir danach gar nicht mehr anzugucken, weil es gar nicht da rankommt an die Erzählung so ungefähr. Ja. Da sage ich immer, ich glaube, ich muss mal was ändern an meinen Empfehlungen irgendwie. Ich heb das immer auf so eine Komponente. Wenn mir was richtig gefällt, schwärme ich davon. Ja. Ist wahrscheinlich wie Metal Gear Solid. Und dann schwärme ich das so vor quasi. Und wenn das jemand spielt, kann er das gar nicht mehr nachvollziehen. Denkt er so, ah ja, das war das, was der erzählt hat. Das war das. Und du erwartest dann alles schon so ein bisschen und denkst, oder erwartest mehr einfach. Und am Ende bist du einfach enttäuscht so, wenn es dann nicht so rauskommt, wie du denkst. Und nicht so ankommt. Aber ich muss mittlerweile sogar sagen, für mich hat der Film sogar Tenacious D sogar überflügelt. Oh. Also jetzt nach dem letzten Gucken muss ich echt sagen, also Tenacious D ist, was die Musikkomponenten angeht, natürlich stark, auch sehr geil. Super noch, ist stark. Viel stärker. Viel stärker musikalisch gesehen. Ja. Aber was die Filmkomponente angeht, so. Really, also alleine jetzt mal darauf, dass sie ein komplettes Album auf dem Film basierend rausgebracht haben, ist ja schon musikalisch dann schwer zu übertreffen. Ja, natürlich. Jetzt hätte man den Haufen Afroamerikaner, die so. Ach ja. Die hätten gepasst, ja. Ja, so als Film irgendwie finde ich sogar noch besser. Auch was die, wie gesagt, der ist intelligenter in meinen Augen einfach. Ja, weil der Film ist so. Auch noch, der eine ist halt, Tenacious D ist halt nur, wir feiern den Rock'n'Roll. Genau. Wir feiern den Rock'n'Roll, das ist das Geilste, was es gibt. Wir haben Ronnie James Dio dabei, wir haben, wir haben hier den Fetten mit den Titten von Meatloaf dabei. Naja, Meatloaf halt. Wir haben so richtig geile, wir haben noch Adam Sandler dabei, ja. Nee, nicht Adam Sandler, das ist der andere von Arthur's, der Vater, von der Bruder, der Sohn. Ben Stillers Bruder. Jerry Stiller, Arthur's Bruder ist der Vater von Ben Stiller. Aber ich meine nicht den. Ben Stiller ist jetzt. Der Sohn von Arthur's Bruder. Genau, Ben Stiller ist das, genau. Ja. Ich verwechsel den immer mit Adam Sandler, das ist das Problem. So, und das, Ben Stiller spielt halt auch noch mit in einer schönen Gastrolle. Oder hat jetzt Adam Sandler mitgespielt? nee. Scott Pilgrim auch ein paar interessanten Cameo-Auftritt. Richtig geil. Da feiere ich sowas von hart. Also okay? Ja. Weinst du? Ich muss mal kurz zerbrechen. Sag mal, weinst du? Das war gerade echt. Naja, und Scott Pilgrim ist halt eher so auf so ein bisschen Nerdkultur. Ja. Er ist halt die größten Lappen, die ich kenne. so ein bisschen. Jetzt erzähl. Eine Hommage auf Musik und Nerdkultur und Comics und Gaming und so Themen, ja, so diese Themen, ja. Mhm. Um mal auf den Cameo zu kommen. Der dritte Ex-Lover ist ein Veganer, der veganer Kräfte hat, wo es dann ein Bass-Battle ausartet, was ich nicht so ganz verstehe, wie dieses Bass-Battle funktioniert. Scott spielt was, der andere spielt drüber. Und dann wechselt der wieder. Warum wechselt der? Ja. Ist doch Quatsch. Egal. Er will noch mehr zeigen, was er kann. Ja, ganz toll. Will noch ein anderes D zeigen. Und da kommt die Veganer-Polizei, nachdem er ihnen einen Kaffee mit Sahne untergejubelt hat. Und wer ist der eine Polizist? Wisst schon, ich weiß den Namen nicht. Der Highlander, Christopher Lambert. Christopher Lambert ist das. Das ist Christopher Lambert, der hat einen Highlander gespielt, hä? Yeah. Und, Glaub den verwechselst du. Nein. Forever. Once to live. Da kommt gleich Veganer Police. Ich bin der Meinung, das ist der Punisher, das ist der ganz alte Punisher. Ja, ist das wirklich? Das ist Christopher Lambert. Das ist ja, der ist ja auch Kanadier und das passt halt. Ach so, ach hier, der Blonde, der war das. Nee, ich kann nicht erkannt, ich habe den irgendwie. Ach doch, natürlich. Das ist Christopher Lambert. Also hast du jetzt recht gehabt. Und das ist eigentlich so meine Lieblingsstelle im Film, wenn die Veganer-Polizei kommt und einfach aus ihren Fingern vorne grüner Laser, mit dem die an Zielsuch, also so ein Ziellaser, und siehst im Hintergrund nur dieses beschissene Elektroauto, womit die gekommen sind. Das ist super geil. Das ist für mich auch so eine geile Szene, einfach wie die weglaufen in so einem Hintergrund, sich dann noch wie so kleine Jungs so hochspringen, einklatschen. Ja. Yeah! Wir haben wieder einen Fall gelöst, so ungefähr. Ja. Ach, scheiße, mir ist gerade was eingefallen, was ich zum Opening-Gespräch erzählen wollte. Tja, zu spät. Das erzähle ich zum Closing. Das cuttest du dann nochmal vorne rein. Nee. Jetzt nicht mehr. Zu spät. Das ist auf jeden Fall Christopher Lambert gewesen. Und, jetzt bin ich neugierig. Was? Was du jetzt sagen willst. Ja, wirst du dann sehen. Und das war so einer meiner Lieblingsstellen im ganzen Film. Na, kannst du dieses Dings da auf dem Geländer? Du meinst ein Grind. Ach ja. kannst du dieses Grind-Dingens? Super geil. Was für bessere Namen die Ex-Freund gespielt? War das so ein Bass? Das war ein normaler Fender-Bass. Das war nicht Jazz-Bass. Nee, es war nur der eine. Okay. Von seiner Ex-Freundin das in der Band. Und deswegen hat er auch gewonnen, weil er einen Rick hat. The Clash and the Demon Head. Genau, The Clash and the Demon Head. Ich finde die Bandnamen auch so gut einfach in den Filmen. Ich finde auch diese schlecht gelaunte Typin, Freundin von dem einen so geil, die auch so, Scott Pilgrim, du krasses Arschloch, und die auch so ein bisschen pissed ist, die finde ich auch nicht schlecht. Ich überlege gerade, wie sie heißt. Leslie Chow. Die heißen einfach jetzt alle so. Ist das nicht irgendwie... Nee. Ey, da ist Oliver Pocher, Alter. Nee, Brie Larson ist Dingens. Hä? Aus der Ferne sieht aus wie... Wo siehst du Oliver Pocher? Chris Evans sieht aus der Ferne aus wie Oliver Pocher. Quatsch. Also, ja, ich sitze aber schon... Du hast aber die Brille auf. Ja, ja, ich weiß, aber ich brauche eine neue. Wir sind meine Arme. Ich sehe ja gerade, wir haben alle Brillen. Wollen wir mal zusammen Brillen einkaufen gehen? Ich will auch mal wieder... Brüllen. Brüllen. Wollen wir Brüllen also gehen? Ich muss mal sagen, dass ich hier... Dass man anmerken muss, dass der Robert... echt scheiße spricht im Podcast. Also meine Hobbys sind Schwimmen. Ich sammle Puzzle. Puzzle. Seitdem ich 7 bin. Und wie viele hast du? Brille. 3. Also Fakt ist, wir brauchen eine neue Brille. Ich will mal ein bisschen auf so ein paar Stilmittel eingehen. Zitate auch. Aber ich wollte gerade was anderes erzählen. Entschuldigung. Ich will noch auf so ein paar Stilmittel eingehen im Film, die mir gut gefallen haben einfach. Mir gefallen die Szenenüberblendungen sehr gut. Also die Übergänge von Szene zu Szene. Das auch sehr comic-y. Sehr, sehr comicartig. Passt eben sehr gut in diesen Stil. Also es ist eben sehr nerdig, der Film einfach. Was so viele Sachen angeht. Was teilweise auch das Musikersein angeht und sowas. Geht ja auch bei der Band Sexbomb um. Die wollen ja eigentlich nur einen Produzenten finden. Gell? Mhm. Die wollen eigentlich groß rauskommen. So quasi wie Octopus. I doubt it. Das war jetzt wie im Film. Yeah! Wir produzieren uns ja selber. Wir sind die Musikaliker-Polizei. Oh, sorry, da muss ich jetzt Musiker-Polizei. Kannst du ruhig bringen. Aber auf jeden Fall. Jetzt hast du mein Privatleben verraten. Kannst du den bringen? Man könnte sogar deinen Namen verraten, weil dein Name ist super selten. Du meinst, mein Name ist schon super bekannt durch die Band. Ja, sicher. Ja, Smithers kennt man ja durch Simpsons. Mhm. Ist klar. Jo, durch die Band. Sag ich doch. Simpsons. Nee, auf jeden Fall diese Überblendung, das finde ich verdammt geil. Also, der Film ist einfach ultra. Die schmecken scheiße. Boah, was hast du mir? Die Rosa an. Okay, Smith hat gerade die falsche Bohne erwischt. Ah, wir essen Jelly Beans. Er hat wahrscheinlich gerade die mit Kotzgeschmack. Nein, die haben wir nicht. Und ich zerdrücke gerade die Bohne. Die Zahnarzt. Welche ist so eine hellrosa, ne? Mhm. So, oder mit den Flecken oder ohne Flecken? Gerade ohne. Sind die unterschiedlich? Ja, die mit Flecken ist anders. Boah. Schmecken mit Zahnarzt. Schmeckt wie Flurlack. Ich weiß nicht mehr, wie Flurlack heißt, weil ich seit Jahren kein Flurlack mehr gebraucht habe. Du weißt nicht mehr, wie es heißt. Also, wie es schmeckt. Nee, ja, das machen also die nicht mehr. Die Überblendungen sind sehr interessant und weiter. Halt die Klappe. Ich wusste, dass das Willkommen ist. Willkommen im Discast. Warum reden wir überhaupt über Scott Pilgrim? Ja, weil ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der darüber reden will. Ja, Arschgeigen. So war das auch in der Bandzeit immer, also im Proberaum. Heute ist Anarchietag. Du kamst an, wolltest was Konstruktives machen und du wirst nur gedisst. So war das. Also jetzt kann ich mal, jetzt bräuchte ich so eine ganz langsame, tragische Musik. So Geigenmusik. So ganz traurig und dann meine Bandgeschichte aufarbeiten. Aber zurück zu Scott Pilgrim, der hat ja auch eine Bandgeschichte. Mhm. Geile Überleitung. Kompliment an mich selbst. Ich klopfe mir gerade auf die Schulter, vielleicht hört man's. Und die Überblendung, wie gesagt, finde ich sehr geil. Ist sehr comicartig, wie Robert gesagt hat. Das gleiche, was Robert gesagt hat, nehme ich auch. Und ich finde, der ist einfach für die Zeit, diese Lauflänge, die der hat, fast 2 Stunden, sehr kurzweilig. Also geht mir immer so. Also ich weiß schon, was passiert und ich finde ihn trotzdem kurzweilig. Also ich habe den ja jetzt nochmal geguckt in der Vorbereitung, bestimmt zum 5. oder 6. Mal. Und genau, und ich fand den sehr kurzweilig immer noch. Also der ist richtig an mir vorbeigeflogen. Ja, also das ist sowas, was mir sehr gut gefällt, weil der sich eben auch nicht zu viel Zeit nimmt, weil das schön knackig zusammengeschnitten ist. Es passiert viel und klar, da muss natürlich der Vorlage auch ein bisschen gerecht werden. Er basiert ja auf einem Comic. Den kenne ich noch nicht. diesen Comic. Und nebenbei habe ich einfach mal den Comic aus der Tasche gezogen, den ich mir bestellt habe, ist auf Englisch. Auf Deutsch, niemand wusste es vorher. Auf Deutsch habe ich nicht richtig, also auf Deutsch gibt's ihn auch. Den Comics ist der erste Band, ist ein bisschen wie ein Manga gemacht quasi. Und sehr geil, ganz viele Szenen siehst du einfach jetzt auch in dem Comic, die im Film einfach 1:1 transportiert wurden, Gespräche teilweise 1:1 übernommen wurden. Sehr gut gefällt mir auch an dem Comic, ich rede mal kurz über den Comic, mal kurz ein Review, ich bin noch nicht durch den ersten, bin ungefähr bei der Hälfte. Sehr geil ist die Szene im Proberaum, das sind sogar Akkorde über den Liedern drüber und da ist noch so ein geiles Erklärungsfeld dabei, wo ich mich einfach weggeworfen habe. Das passt so zu Peter Pride and Band, dieses schwarze Feld. Lies das mal vor, das ist so lustig. Hey kids, now you can play along with Sex Bomb Bomb at home. It's easy because they're kind of crappy. Look, this whole song uses only uses 3 chords. G, C und E-Moll. 4/4, Rock, schnell, hart und sloppy. Sloppy, ja. Das ist einfach so ein kleines Detail, sloppy, was ich sehr geil finde, was sie im Film natürlich nicht so umsetzen konnten, aber sieht ein Ramona aus. Auch geil aufgearbeitet haben. Das wollte ich gerade sagen, deswegen sieht Ramona in dem Film so Manga-mäßig aus, weil sie auch, wenn es ein Manga ist. Und also es hat sehr, sehr starken Manga. Also der Zeichner sagt selber nicht, dass es ein Manga ist, so. Deswegen liest es auch von vorne quasi. Ja. Für ihn ist es kein Manga quasi, weil es eben aber es ist sehr amerikanisierte Anleihen hat, aber dieses Format ist ja, Manga. Also der Manga liest man von der anderen Seite? Genau, liest du von hinten. So. Verrückt. Also wie bei Frauen. Ich liest was. Was war denn das jetzt für eine Aussage? Brian Lee O'Malley. Ich kenne Brian Lee O'Malley. Ich kenne nur Potter O'Malley. Mahi Mahi ist für michig. Was? Da bin ich raus. Nee, ich muss kennst du nicht? Nee. Alter, was? Potter O'Malley, Reverend Blue Jeans. Reverend Blue Jeans, was sagt mir das nochmal? King of Queens, Junge, ja. Potter O'Malley. Jetzt als Letzte. Ich mach mit euch King of Queens. Ich hab King of Queens viel geguckt, aber ich kenne doch nicht alles. Sehr geil finde ich hier oben an dem Comic. Jetzt halt ich mal die Fresse, ey. Halt doch die Fresse, wenn du den Fresse. Diese Szene hier, wo die ganze Wohnung gezeigt wird, hast du halt hier auch 1:1 drin und ganz schön in Ruhe dir mal durchlesen, was da steht. Da siehst du, dass Gott, glaube ich, noch 1-2 Sachen, glaube ich, mehr besitzt. Ich weiß nicht, wie es im Film jetzt genau ist. Ich habe es jetzt nicht nochmal verglichen. Aber ich finde es ganz geil. Es gibt halt so viele Sachen, die wirklich 1:1 übernommen wurden. Also jetzt bisher, was ich gelesen habe, jetzt von dem ersten Band quasi, kann man sagen, ist sehr comic-getreu. Einfach, es gibt. Aber was du auch merkst, es gibt viele Sachen, so was den Humor angeht, die sie abgeändert haben, die sie in meinen Augen noch geiler gemacht haben einfach, so Sprüche. Wie eben an dem Geländer, hey, was machst du da? Ich warte, wonach sieht's denn aus oder sowas, gell? So Szenen. Oder andere Szenen, wo sie einfach lustige Sachen eingebaut haben, wie mit ich lesbe dich, gell? Oder. Was sagst du? Hast du das Wort mit L schon gesagt? Lesbe? Welches? Lesbe? Nee, das andere. Lesben? Genau. Und später im Film, das wird auch wieder. Lesbe. Und das wird ja im Film auch wieder geil aufgearbeitet. Deswegen sage ich, das hat einen hohen Wiederschauwert, beziehungsweise wird dann wieder aufgegriffen später. Später sagt er ja dann zu ihr, hey Ramona, warte. Smith deutet gerade auf die 1, die vorne auf dem Cover steht. Es gibt 6. Es sind 6, hinten drin muss man hinten gucken, da werden die anderen noch gezeigt. Ah. Es gibt noch eine Zusatzgeschichte irgendwie, Lost at Sea. Und es gibt noch eine Geschichte, die habe ich mir runtergeladen aufs Handy. Ist kostenlos für Kindle. Ich habe mir die Kindle-App quasi runtergeladen. Kindle, da kommt Kindle. Das Kindle im Mann hervor. und das ist nur mal so eine Kurzgeschichte, wo... Kindle-Bier. Das ist nur eine Kurzgeschichte, die geht nur über 15 Seiten oder sowas. Also als Comic. Und da geht es eigentlich nur drum, dass Scott, die fand ich auch ganz sympathisch eigentlich, er will eigentlich sich nur einen Drink kaufen, so wollen sie euch in einem Konzert. Und er findet auch nicht den richtigen Drink und sowas, kann sich nicht entscheiden. Und die Drinks geben unterschiedliche Power-Ups quasi, wie im Rollenspiel quasi. Ja, der gibt mehr auf das und der gibt mehr auf das. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll, aber ich will auch noch einen roten Drink haben und sowas. Und hat so ein ganz komisches Auswahlverfahren so, gell. Und am Ende gehen sie weiter, werden plötzlich angegriffen von ganz vielen bunten Frauen, die aus Postern rauskommen, vermöbeln die und die zerfliegen und es erscheinen Gutscheine für Softdrinks quasi. Also, und dann gehen sie wieder zurück und er kann es wieder nicht entscheiden. So eine schöne kleine Anekdote aus dem Scott Pilgrim-Leben. Sehr geil finde ich auch, da muss ich jetzt gleich mal dazu kommen, auf Amazon der Text zu diesem Buch, ey. Da habe ich mich so zerruppt. Steht einfach drin als Beschreibung, Scott Pilgrim's life is totally sweet. He's 23 years old. He's in a rock band. He's between jobs. And he's dating a cute high school girl. Nothing could possibly go wrong. Unless a seriously mind-blowing, dangerous, fashionable, rollerblading delivery girl named Ramona Flowers starts cruising through his dreams and sailing him by him at parties. Will Scott's awesome life get turned upside down? Will he have to face Ramona's 7 evil ex-boyfriends in a battle? The short answer is yes. The long answer is Scott Pilgrim Volume 1, Scott Pilgrim's Precious Life, Little Life. Hab ich mich weggeworfen. Der steht hinten auch so ähnlich drauf, aber dieses The short answer is yes. Die ist so gut einfach. Die kurze Antwort ist ja. Die lange ist Scott Pilgrim. Blablabla. So eine richtig hässliche Werbung dazu. Ja, ja. Sowas liebe ich ja auch. Hm. Ja. Ja, also gefällt mir auch sehr gut. Der Manga, sage ich jetzt einfach mal, weil es wirklich Manga-Anleihen hat. Hm. Ganz stark. Gefällt mir gut. Ich bin sogar am Überlegen, das noch zu komplettieren. Wenn also, ich die anderen noch hole und hinten dran hast du jetzt so schnell gesprochen, dass ich echt nicht mehr mitgekommen bin. Ich bin froh, dass es hier steht, dass ich es nochmal kurz lesen kann. Ja, du kannst ja den Podcast nochmal anhören. Auf halbem Speed. Oder ich gehe dann auf Amazon. Oder gehst du auf Amazon? Amazon. Wie gesagt, das letzte steht eben nicht mehr drauf hinten. Wie war die E-Mail das von Amazon? Yes. Wie war die Adresse von Amazon.de? Amazon.de. Muss man sagen, wie alt ist Ramona? 17? Nee, das war die Chinesin, gell? Die ist... Die Leslie Chow ist, Knives Chow ist 17. Und Ramona? Weil er ist 23. Er ist 23. Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, Ramona, ich überlege gerade, ob es überhaupt gesagt wird. Ich glaube nicht. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich bin der Meinung, wir haben das schon mal erlebt. Nee, weil da gibt's auch ich sage jetzt mal, Meme, wenn Ramona, ich spinne jetzt mal rum, 18 ist, ja. Und schon 7 Ex-Freunde. Nee, die ist bestimmt älter. Hier steht 23. 23? Und 24 ist in Volume 6. Und 7? Und 7? Klammer noch dahinter, ne? So. Und 7 Ex-Freunde, die Frau hat Meter gemacht, das sag ich euch. Und warum? Die ist aber auch immer, das ist eine interessante Geschichte, von der auch, die ist immer nicht lange zusammen mit denen. Mhm. Also die ist immer nur meist anderthalb Wochen oder so, also sehr kurz mit denen zusammen. Und färbt entsprechend die Haare auch immer nach dieser Zeit. Die will nur Meter machen. Die ändert immer die Haarfarbe, nachdem sie mit einem Schluss gemacht hat. Stimmt. Das sagt sie sogar im Film, sagt sie auch, nach anderthalb Wochen färbe ich mir immer die Haare. Und irgendwann später im Film, das sag ich auch, das sind wieder so kleine Details, es wird nicht genau angesprochen, aber im Film sagt sie dann, ja, ich war mit dem mal anderthalb Wochen zusammen, sagt sie dann bei dem einen so bei der Hintergrundgeschichte. Und das fand ich ganz geil, das sind so schöne Details. Blau. Was auch geil ist, ist diese Erzählerstimme, die in dem Part mit sehr stark vertreten ist, wo es um Scotts Haare geht, was ich eine sehr, sehr gute Szene finde, sehr, sehr lustig. Irgendwie, es war nicht, er bildet sich ein, es war nicht schlimm. Es war schlimm. Irgendwie immer so weiter. Und seitdem schneidet sich Scott die Haare selbst. Er sagt es dann immer selbst. Er steht so im Übergang so zum Bad, glaube ich, und es ist so dunkel und er sagt immer, es war nicht schlimm. Und daneben kommt, doch, es war's. Es war schlimm. So spricht dann immer der Erzähler gleich. Das ist sehr cool. Gut gemacht. Und da haben sie dann auch die benutzen auch häufig so die Designs aus den Comics. So wenn jetzt so Rückblenden kommen von Ramona zum Beispiel, wie sie halt ihren Veganer-Freund und so weiter und kennengelernt hat. Und was er gemacht hat. Ramona auch die Veganerin? Nein, nicht. Nee, die hat einen Markt aus Bonbon aus Wurst. Was, Bonbon? Bonbon aus Wurst, ja. Ein Markt? Jetzt kam ein Sprühgehacktes. Man merkt auf jeden Fall Scott auch an, dass er sehr eitel ist, so. Also vor allem was die Haare angeht, so. Es wird immer wieder angesprochen, es ist auch so ein Running Gag im Film. Wird angesprochen. Kommt die Mütze ja eigentlich vor? Scott, deine Haare werden strubbelig. Er hat eine andere Mütze auf. Man sieht ihn immer mal vor der Straße. Die Mütze im Film ist heftig gut, ey. Die ist heftig. Hier, steht sogar Regenbacher drauf. Ist auch ein geiles Detail. Ja, das wollte ich jetzt auch wissen, ob das im Comic das der gleiche Bass ist. Mhm. Weil da haben sie gleich einen Rick genommen. Das ist gut. Das ist gut. Geht klar, für Rick ist halt, hat halt wirklich die geilste Form, gell. Ja, er ist sehr eitel, was die Haare angeht, Scott, um mal darauf zurückzukommen. Immer wenn er darauf angesprochen wird, Scott, deine Haare sehen ein bisschen struppig aus. Schnitt, also du siehst diejenige, die das sagt, Schnitt auf ihn, plötzlich hat er eine Mütze auf, also nicht so, das sind auch so Comic-Anleihen, so. Bist du jetzt nur mit mir rausgegangen, um mit einer Mütze deine Haare zu verdecken? Ich finde auch so gut am Film, es werden so viele, Sachen aufgegriffen, die einfach so, ich weiß nicht, so gesellschaftstreu sind einfach so. Also was da, so alltägliche kleine Sachen, so wie Gerüchte sich verbreiten. Das wird im Film auch schön dargestellt. Was es einfach für Labertaschen gibt, wie schnell das geht. Sein Mitbewohner hier, Wallace, ist ja so schnell, selbst wenn er besoffen ist, schreibt er noch schnell eine SMS oder sowas, schläft eigentlich, gell. Und Scotts Schwester ist auch immer voll dabei, wenn es um Gerüchte geht. Was, du datest eine 17-Jährige? Nee, sie sagt sogar 16-Jährige. Nee, sie ist 17. Das ist trotzdem schlimm, Scott. Okay. Und dann sagt Scott auch noch, ey, hast du nichts Besseres zu tun? Ja, stimmt, ich schreibe eine Runde SMS. So, und so nach dem Motto, ich muss gleich allen erzählen, gell. Das finde ich einfach so geil, wie das so aufgegriffen wird, so diese typischen Tratschtanten und diese so ein bisschen Schule wird da auch aufgegriffen, so wie es in der Schule ist zu sein und wie schnell sich einfach Gerüchte verbreiten. Finde ich cool. Man hat auch so Anleihen von der Sitcom. Es gibt so eine Szene, wo Scott reinkommt, ja, in die stimmt. Wohnung und dann erzählen sie was. Dann kommen wir mal auf künstliche Lacher. Genau, was diese eingespielten Lacher, fand ich auch sehr lustig. Und die Bandnamen, da will ich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Die Bandnamen finde ich einfach super. Ja, die waren wirklich cool. The Clash and the Demon Head, Sex Bomb Ump. Und meine Lieblingsband eigentlich ist, Kyle and the Crash, nee, wie heißen sie? Crash and the Kyle. Nee, Crash and the Kid, nee. Clash. Der Kyle, so was? Die Kids and the Cradle. And the Cats and the Cradle and the Silver Spoon. Ach, Cats and the Cradle? Was? Kennst du? Ich dachte Kids. Es kommt sogar hier und kommt, werden sie auch genannt. Das war ich gemeint damit, ja. Heißt dann auch, wir spielen gegen die und die. Ach, das sind die, die aus denen und dem bestehen. Wo ist es? Warte, ich hab's gleich. Und alle Drummer sind weiblich irgendwie. Ja, das stimmt. Naja. Die Welt ist Drummerin. Ich mache in der Zeit mal ein bisschen Musik. Mhm. Auf jeden Fall finde ich. Time to say goodbye. Auf jeden Fall finde ich diese Band so lustig. Ah, hier, genau, jetzt habe ich's. Na, wo steht's? Hier, gegen wen spielen wir? Crash and the Boys. Ah, man. That one band with Crash and those boys, I hate them. Ich liebe sowas. Dinger, sind das die? Das hätte man bei uns auch sagen können, mit Peter Bright Band. Hm. Heißt das die Band, die aus Peter Bright und Band besteht? Aber das war auch immer, das war auch immer lustig. Und als nächstes kommt auf die Bühne Peter Bright and Band. Und du hörst nur von uns hinten, und Band! Ja. Ja, aber das war, wo er sagt, Peter Bright and Band, und du so, und Peter, was? Du hast und gesagt. And. Nee, and, scheiße. And. Es heißt und. Wir haben immer dran. Ja, es ist natürlich nur ein Und-Zeichen. Das kann man interpretieren, wie man will. Du musst dazu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass das Und-Zeichen als deutsches Und ausgesprochen wird. Aber der Rest wird Englisch ausgesprochen. Peter Bright und Band. Das ist eigentlich so bescheuert. Über die Namensfindung müssen wir sowieso nochmal reden. Deswegen konnte das auch keiner so Sachen wie Aschekübel und Asbest und so ein Scheiß. Colonic Irrigation. Ja, genau. Weißt du, wie heißt wie Darmspülung, wenn ich mich nicht richtig... Richtig, du entsinnst dich richtig. Epic Fail war auch... Epic Fail, das war auch noch, genau. War auch ein Gespräch. Worst Case wäre... Achterkolben war auch nicht schlecht. Achterkolben und Aschenkübel. Zurück zu Scott Pilgrim. Nicht ganz dicht, die Jungs. Zurück zu Scott Pilgrim. Ich muss das hier gerade, ich muss ein bisschen intervenieren. Zurück. Ich finde diese Band so lustig. Clash and the Boys. Nee, Crash and the Boys. Das ist schon nice. Und die finde ich so lustig. Einfach der Typ, der, du merkst so richtig, der hat keinen Bock aufs Leben. Das ist so ein richtiger Emo. Hm. Der Typ. Wie es dann so kommt, gell? Jetzt kommt unser erster Song. I'm so sad. So very, very sad. Wir spielen an. 1, 2, 3, 4. So sad. Danke. Das war der erste Song. Und dann macht er auch noch seinen Mitbewohner von Scott Pilgrim, macht er dann noch so, das war so cool. Oder macht noch so eine abfällige Geste. Und dann so, nächste Song ist für dich da oben. I hate you, please die. Ich finde das einfach so geil. Also das hat so viele Anleihen von unserem Bandleben. Also wir haben auch oftmals so nur gedisst. Einfach nur die Leute gedisst, nur gedisst, Sachen aufgegriffen und noch ins Lächerliche gezogen. Ja, was heißt gedisst? Wir haben größtenteils... Wir haben uns selbst gefeiert. Einfach. Das war gefährlich. Können wir jetzt nicht erzählen. Nee, später. Nicht die Leute gedisst, sondern wir haben uns selber mehr gefeiert als die Leute uns. Und das war das Erfolgsrezept. Das war unser Erfolgsrezept, warum wir weitergemacht haben. Nee, nee, also das hast du schon gemerkt, die mit der roten Hose und so. Du wirst lachen. Du wirst lachen. Es ist, bin immer ich, den das alles nachgeredet hat. Mir ging es erst letztens wieder so. Wir hatten einen Gig. Gell? Freundin da, eine Freundin, der ich gequatscht habe. Eine andere Freundin war auch da, die ist öfters bei unseren Auftritten und hat sich wieder beschwert. Und hat mich dann als Casanova bezeichnet am nächsten Tag. Und ich so, warum geht ihr mir eigentlich nochmal auf den Sack? Warum immer ich? Ich meine, gibt ja noch den ein oder anderen Single bei uns in der Band, gell? Warum bin immer ich der? Ja, der ist so schüchtern und hier, keine Ahnung was. So ein Blödsinn gequatscht. Und bei euch war es genauso, hier rote Hose, gell? Und da waren dann noch so andere Sachen. Immer muss ich herhalten für alles. Du bist ja auch der Chicks Terminator. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ein relativ akkurater Typ, ja? Relativ akkurater. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, egal. Thema weiter jetzt. Okay. Ich finde es auch so geil, einfach das. Ich finde, der Film hat so geile Bandgeschichten, Anleihen einfach so an uns auch, sag ich mal. Deswegen kann ich mich mit dem Film auch so identifizieren. Nicht nur, weil ich 10 Jahre zurück bin, aber auch einfach, Die Drummerin hat besser Takt gehalten. Ja, genau. Das ist so eine richtige Drummer-Queen, muss man sagen. So wie unser Drummer damals. Drummer-Queen? Ich finde richtig geil auch diese Szene, in der Stephen Stills einfach ankommt, das ist der Sänger von Sex Bomb, und kommt einfach an und sagt, hey, ich habe einen Gig besorgt. Das war so. Und dann erzählt er so, wie der an den Gig gekommen ist. Das ist eine total sinnlose Geschichte, die hier im Comic auch nur in einem Satz abgefertigt wird. Oh, Wahnsinn, coole Geschichte, so ungefähr. Mhm. Und im Film wird es nochmal so ein bisschen ausgeschmückt, so. Und da habe ich mich auch richtig zerruppt, so. Na, ich habe einen Arbeitskollegen, der fragte mich, ob ich eine Band habe. Und da habe ich gesagt, ob ich eine Band habe? Natürlich habe ich eine Band. Ich habe sowas von eine Band. Eine Band kenne. Ja, oder ob ich eine Band kenne, ja. Hey, ich spiele eine Band. Eine eigene Band. Du spielst eine Band? So dieses Hin und Her. Und dann sagt auch die Drummerin quasi, sagt dann so, wow, Wahnsinnsgeschichte. Finde ich einfach geil, so schön trockener Humor. Die ist sowieso ein lustiger Charakter eigentlich. Ja. Sehr trockener Humor. Ja. Und auch immer ein... Und super hässlich. Immer einen Spruch, nimm in den Sommersprossen, gell. Immer einen coolen Spruch drauf. Scott. Ein Daywalker. Scott, ich wünschte, dein Leben wäre dein Gesicht oder so. Ich würde gerne dein Leben in dein Gesicht schlagen oder sowas. So ein Spruch kommt da auch. Da hat es mich einfach weggeworfen. Ich finde die Sprüche gut. Na dann, trag cool. Mal ein paar vor. Pass auf. Jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Apropos Lieblingsspruch. Ich habe die letzten Tage mein neues Lieblingsfilmzitat mal wieder, weil ich mal wieder ein paar Filme geguckt habe. Powers ist mein Name und ich bepower jede Dame. Oh, das ist so dünne. Das ist nicht dünne, weil das übelst geil ist. Okay, mein Lieblingsspruch aus Scott Pilgrim. Den muss ich jetzt richtig vortragen, weil der so gut ist, einfach wie der kommt. Erzählt es am Montag der Putzfrau. Was? Oh nein. Denn Montag wirst du noch Staub sein. Du wirst pulverisiert in 2 Sekunden. Und die Putzfrau kommt mit dem Staubwedel und sie wedelt. Und wieso Montag? Na, weil Freitag ist. Sie hat am Wochenende frei. Also Montag. Richtig? So, also, kannst du eine eigene Schlussfolgerung dann nicht mehr folgen, weil er so doof ist. Gell? So, ist einfach so gut. Ey. Und er ist Bassist. Pass halt. Das ist einfach wieder typisch, so eine schöne... Wasser-Syndrom. Das ist so. Einfach so eine schöne Anekdote. Das ist ganz einfach so. Geht ein und... kommt jemand bei wie dieser klassische Witz, ne? wird einer im Musikladen gefragt, angesprochen. Die Bässe stehen da hinten, sagt er. Nee, geht ganz anders. Irgendwie so, ging das so. Ja, die Bässe stehen da hinten. Was ist im Musikladen, sagt zum Verkäufer. Sagt der Verkäufer 4 oder 5 Seiter. Ja, gut zu kennen, ja. Stehe ich drüber. Stehe ich drüber. Okay, noch ein paar Zitate. Im Proberaum. Das war's ja schon. Wird sie jetzt klugscheißen? Sie wird still in der Ecke sitzen. Ich will ja, dass sie klugscheißt. Sie wird klug scheißen. Sie scheißt klug. Sie kann hervorragend klug scheißen. Okay. Einfach dieses Ausschmücken von dem Klugscheißen, hat es mich auch zerrubt. Ich liebe solche Gespräche, so, die so richtig sinnlos sind. Aber hat das dann noch so ausgeschmückt? Das hebt mich nicht an, gell? Ach, du bist einfach... Ich bin aus dem Alter raus. Früher hätte mich das angehoben. Mittlerweile, ich kann mir auch genauso Elsterglanz nicht mehr reinziehen. Das ist für mich einfach nur langweilig. Ja, das wird doch noch was anderes. Das ist clever. Das ist clever. Wenn es um Klugscheißen geht. Rätschen oder schön, klug mit Klugscheißen. Cleverer als Elsterglanz. K-L-U-K. K-L-U-K, genau. Okay. Ja, okay. Du hast noch einen. Einer muss. Okay, warte, jetzt zwei noch guten. Sag Ciao zu Ciao. Fand ich auch gut. Pass auf, ich habe noch zwei. Voll, einer muss. Du hast mich voll vor die Titte geschlagen. Was soll ich denn hier stehen, ey? Ach so, mein Lieblingszitat kommt am Ende. Im Chaos Theater. Er kommt rein, sagt, Young Neil, du passt super zu Sex Bob Omb. Du bist jetzt nicht heute mehr. Bist du nicht mehr Young Neil. Du bist nur noch Neil. Wieder das sagt's einfach. Absolut göttlich. Scott hat sich die Macht der Liebe verdient. Ich finde einfach diese Gespräche super, ey. Ja. Ihr müsst euch den Film angucken. Ich mach's wieder besser, als es ist. Und es ist noch viel besser. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Ich finde einfach, jetzt mal noch drauf zu kommen, die sieben teuflischen Ex-Lover. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Nee, das stimmt. Das ist auch so eine geile Sache. Es wird immer wieder, kommt das so auf, so, er war Ex-Freunde, sagt Scott aus irgendeinem Grund so. Immer. Und er wird immer gleich verbessert von Ramona. Sie sagt, Ex-Lover. Und dann kommt es zum vierten Ex-Freund sozusagen, Ex-Lover. Und dann wird er mehrfach verbessert und er sagt dann, warum sagst du das immer? Und dann merkt man, es war eine Frau. Da-da-da-da-da! Eine Lesbe. Sie waren bi-neugierig und sie ist bi-stinkig. Ja, aber Lover oder Freunde, also eine Ex-Frau, also bezeichnet man doch nicht als Lover, oder? Was würdest du sagen? Ex-Loveress? Na, ich würde jetzt bei Lover nicht denken, dass da eine Frau mit reinzählt unter dem Begriff Lover. Ja, die haben das versucht, so allgemein so... Die wollten das gendern. Mhm. Hm? Aber Lover ist doch dafür nicht der richtige Begriff, oder? Loverrüse. Keine Ahnung, nee, weiß ich nicht, frage ich jetzt. Keine Ahnung. Können wir ja für die nächste Runde dann mal... Kannst du mal ein Exzerpt dazu schreiben. Mhm. Ich werde mal meine feministischen Freundinnen aus den Bekanntenkreisen mal fragen, ob man das... Also deine ganzen Ex-Frauen. Nee, war nicht alles Feministin. Eigentlich nur eine. Und, ja. Also, da gibt's ja diesen Inder... Matthew Patel. Der über die Macht des Feuers regt mit seinen Hipster-Chicks. Mein Demon-Hipster-Chicks. Geil. Das Lied ist auch so gut, so ja. Bollywood einfach. Ja. Bollywood, wie es lebt und lebt, ey. Ich finde auch gut, dass sie ihn auf seinen Aufzug ansprechen, so, hey, was ist das für ein Aufzug? Du siehst aus, als wärst du ein Pirat. Piraten waren damals sind gerade im Trend, so. Er ist dann auch so leicht verunsichert über sein Outfit. Was denn, das ist gerade im Trend, so ungefähr. Piraten sind im Trend. Um so einfach sein Outfit zu rechtfertigen. Das ist für mich so eine schöne kleine Sache, ey. Ja, und dann wird das im Prinzip, der Anker ist tatsächlich im Trend. Mit dem Inder, der Anker. Der Anker. Ich habe ohne Scheiß, ich habe letztens Klamotten bestellt und da gab es ein Hemd, das war mit Ankern versehen. Das ist Trend wieder, Anker. Soll man so sagen. Ex-Freund. Zu einem Ankern-Thema. Ex-Lover. Jetzt weiß Chris Pratt, der ein Filmstar mittlerweile ist. Und Lucas Lee. Der seine ganzen... Was, Chris Pratt? Also nee, nicht Chris... Ich war bei Chris Evans, war ich gerade. Chris Evans ist das. Chris Pratt. Chris Pratt ist bei Guardians. Chris Pratt. Ach ja, Guardians. Stimmt. Ist alles selber. Und... Es gibt auch nichts Unrelevanteres als Guardians of the Galaxy. Sorry. Ey. Oh, ich tue mir Kassette. Oh, da kommt dann übelst die Musik, ey. Halt's Maul. Und da sitzen da im Kino die 16- bis 20-jährigen Spacken, die noch nie im Leben eine Kassette in der Hand hatten und feiern das. Könnte ich ausflippen. Egal, gut, anderes Thema. Obwohl, was ich sehr cool finde, dass die Kämpfe eine schöne immer mal anders sind. Da gibt's ein Bass-Battle, dann gibt's mal, dann kämpft Ramona mal, dann quasi für ihn, über ihn quasi, sag ich mal. Genau, ja. Weil er schlägt keine Frauen. Dann gibt's diese Überlistung das gehört zum Bass-Battle, dann ja, sowas. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Dann ist dieser eine Kampf quasi so ein, wie so ein Musikbattle vor den zwei Chinesen. Amp versus Amp. Amp versus Amp. Siehst du diese riesige Amp-Wand. Und natürlich rettet es am Ende wieder das Effektgerät, ist klar. Ja, es artet auch so ein bisschen in so ein leichtes Kaiju-Battle aus, so ein bisschen so. Hast du das Gefühl, jetzt tritt gerade Godzilla an gegen den doppelköpfigen Schlangendrachen. Finde ich ganz geil. Ich finde die Abwechslung, wie du gerade angesprochen hast, finde ich ganz geil. Ja, weil es immer nur ein Kampf gewesen wäre, wäre es halt, kannst du auf Dragon Ball gucken. Genau. Kannst du Oscar mir ja rausholen. Findet alle sieben Dragon. Ich muss doch wieder sehr lachen bei Lucas Lee, einfach Chris Evans. Ich liebe den in dieser Rolle einfach. Weil er so hässlich, fies guckt, so. Jedes Mal, wenn ich den sehe, muss ich einfach lachen, so. Diese Fresse. Wie der guckt, so, wie die Augen so einfach so zugespitzt, wie so richtig, der ist so richtig der wirkt auf Terror, so. Der wirkt doch Comic-y sehr, finde ich. Das ist so geil, wie der aus dem Wagen rauskommt, sich auf dieses Skateboard draufstellt und losfährt und einfach nur so bulky dasteht und einfach nur fies guckt, so, und rollt auf diesem Skateboard, was eigentlich so total konträr ist einfach, so, sieht einfach bescheuert aus, aber er steht so ganz cool drauf, so, nach dem Motto, Skaten ist das Geilste der Welt. Und einfach dieses Battle auch mit dem Skaten hat mich sehr an THPS Stammtisch erinnert. Also, schöne Videospielanleihe, wieder mit diesen Tony Hawk's Pro Skater Battle sozusagen, obwohl es kein richtiges Battle ist. Mhm. Mit seinen Stuntmans ist auch geil eigentlich. Gell? Mhm. Du bist auf meinen Stunt-Double reingefallen. Was der auch alles für Stunt-Double hatte, dann ist noch einer, der ist übelst klein, ja, genau. Und asiatisch. So, das ist so richtig, passt überhaupt nicht. Das ist so richtig dumm. Das sind wieder so die Kleinigkeiten. Ja, also, die Boss-Battle ist sehr abwechslungsreich. Hast du ja gesagt, Boss-Battle im Boss-Battle, sozusagen Veganer. Sie wedelt, habe ich mir gedacht. Boss-Battle. Boss-Battle. Haben sie auch sogar. Haben sogar ein Boss-Battle. Siehst du, noch wird so ein kleines Geheimnis. Ja, siehst du, habe ich wieder was gelüftet, ohne dass ich es weiß. Siehst du, Mann. Das ist auch super Heavy Duty drin. Nur bei Necromonix. Super Heavy Duty. Und ich finde das Ende einfach, den Endbosskampf sozusagen gegen Gideon, G-Man, finde ich auch sehr geil. Einfach weil du noch diese Stage vorher hast, wie Scott auch einfach ankommt und der Typ steht da, Passwort. Ach komm schon. Cool, kannst passieren. Passwort. Passwort. Cool. Das erinnert auch wieder sehr an das erste Album. Ist viel besser als das erste Album. Den Spruch gibt's auch, ja. Also ihr erstes Album ist viel besser als das erste Album. Auf Bildern sehe ich viel besser aus als live. Das ist ein geiler Spruch, da musste ich sogar nochmal zurückspulen, weil ich den so geil fand. Das erste, der kommt da in diesen Saal rein, in diesen Raum, in diese Disse. Das erste Album ist viel besser als das erste Album. Und da spielt er dann... Der hat wahrscheinlich auch nur ein Album. Young Neil spielt dann einen schwarzen Rickenbacker. Ja, das ist mehr so meine Richtung. Echt? Ein bisschen was Dunkleres, ja. Naja, es passt halt besser so zu mir. Zum Konzept. Oktospaß. Ich finde selbst mein ATK nicht ganz passend mit dem hellen Naturholz. Auch klingt das momentan ein bisschen. Meinst du mit dem Edding an? Edding. Mit so einem dicken Edding. Hey, was geht ab? Mein Kollege sagt immer, wenn ich hinkomme und sage, ey, was geht ab? Er sagt immer, schwarzer Edding schon mal nicht. So. Peter, hast du noch Sprüche auf Lager? Für euch nicht mehr. Dann können wir endlich. Ich lese die nur noch für mich. Zum wirklich guten Film kommen. Und ich weiß, den kriegt man aus dem Stegreif hin. Tenacious D and the Pick of Destiny. Oh. Den habe ich oft gesehen. Ja, habe ich verdammt oft gesehen. Ja oder Willst nein? Du jetzt noch einen zweiten Film sagen? Ja oder nein? Das ist doch schon... Oder wir machen jetzt noch einen Band-Podcast? Nee. Das dauert zu lange. Willst du jetzt Scott Pilgrim vs. Tenacious D machen, oder was? Mega. Versus The D. Den versus the world. We are versus the team. We are the team. Na los, komm. Hauen wir jetzt noch mit dran. Ja, den müssen wir auch nicht gesehen haben, weil das ist einfach ein Klassiker unter Musikern. Den muss man gesehen haben, wenn man noch nicht gesehen hat. Den muss man gesehen haben, wenn man ihn schon gesehen hat. Den muss man auch nochmal sehen, ja. Ein ganz starker Film, musikalisch auf einer ganz anderen Ebene als Scott Pilgrim. Das ist dieser Spruch, was wird heute noch häufig fallen. Viel geiler als... als wie? Als wie? Nee, also Scott Pilgrim, wie gesagt, ist ein toller Film. Guckt ihn euch mal an. Du musst dich nicht vollgießen. Mhm. Du bist doch mit den Dicken. Die sind immer am Bauch gemacht. Mhm. Ja, Tenacious D, Peter. Jack Black und Kyle Gass sind ja sowieso schon eine ganze Weile am Start zusammen. Die haben ja auch schon Saturday Night Live Sachen gemacht. Also gibt ja dieses sehr berühmte Lied Tribute, was zu jeder Weihnachtsfeier mindestens einmal rausgeholt wird. Und dieses Lied gab es schon für Saturday Night Live und das war quasi so die Initialzündung. Wir könnten eigentlich mal einen Film machen und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, dieser Film entstand. Tenacious D and the Pick of Destiny. Wie Smith vorhin schon anmerkte, im deutschen Kings of Rock. Der Film beginnt mit einem jungen Jack Black, der bei seinen religiösen Eltern aufwächst. Sein Vater wird gespielt von Meat Loaf. Und die beste Szene an dieser Szene ist eigentlich, wenn der das Kreuz rumdreht, wieder richtig rumdreht, so ganz schnell, wenn er das rumgedrehte Kreuz einmal richtig rum wieder hinstellt. Und es wird sofort gesungen, ja. Es wird sofort auf einem super hohen Niveau gesungen. Ja. Das musikalisch starkes Ding. Mhm. Ronnie James Dio auch gleich in der Opening-Scene am Start. Kickapoo, guter Song. Wirklich richtig gut. Es ist halt wie ein fucking Rock-Musical eigentlich, ja, ne? Und man sieht, wie der junge Jack Black, wie heißt denn der da eigentlich? JB. JB, ja. JB und KG. Genau. Wie er flüchtet aus seinem Elternhaus, er will in die Welt hinausgehen und den Rock erleben quasi, sag ich mal. Und dann geht er halt wir sitzen beim Abendessen. In the City of Fallen Angels. Wo will der hin? Ja, in Los Angeles. Los Angeles, ne? Na klar. Dio schickt ihn dahin. Genau. Ich muss jetzt mal interveniere. Das ist das, was mich so extrem begeistert. Diese rein religiöse Familie, so alle sitzen zum Abendbrot am Tisch, so alles brutal streng. Und der Junge kommt da mit seiner Akustiklampe um die Ecke gesprungen. Meine Monster-Mash. Und dreht brutal ab. Und der Vater, der muss dann erstmal Ordnungsmaßnahmen einleiten. Nimmt den Jungen mit in sein Kinderzimmer, verprügelt ihn mit dem Gürtel. Und der Junge wird dann quasi wieder zurechtrücken. Ja, genau. Und ehrlich gesagt, mit Gewalt macht man es ja eher noch schlimmer. Und der Junge halt total verzweifelt, dann betet zu seinem Plakat. Der Vater reißt alle Poster von der Wand und erkennt das hinter der Tür nicht, so, weil die Tür auf ist und das Poster hinter der Wand versteckt ist sozusagen. Und die Tür geht zu, nachdem der Vater das in den Raum verlässt. Und da hängt Dio, Ronnie James also, Dio. Also du hast den Film wirklich 100-mal gesehen, ja, oder? Ich hab den oft gesehen. Ich hab den seit Jahren nicht mehr gesehen, aber kann mich trotzdem daran erinnern. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, aber das ist der Film. Du weißt ja gerade jedes Detail. Der hat sich bei mir mega eingefressen. Und dann geht die Tür zu und Ronnie James Dio hängt an der Wand. Ich weiß ja nicht, wer ihn kennt. In the City of Fallen Angels. Der ehemalige Sänger von Black Sabbath. Sänger? War ja auch Sänger? Der hat mal als Ozzy raus war, hat er bei Black Sabbath. Aber ich glaube, er hat auch zeitgleich Gitarre mitgespielt, oder? War der Gitarrist? Ich glaube, der war auch Sänger. Er war auch eine Zeit lang solo unterwegs. Also übrigens auch Gitarrist. Holy Diver! Ja, und das aber muss ich dazu, sagen, das habe ich... Zu diesem Lied im Bandcamp-Podcast später Ich habe diesen Film schon geliebt, ohne mein musikalisches Wissen wächst nach und nach immer mehr. Aber ich habe damals zum Beispiel nicht gewusst, wer ist Ronnie James Dio, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wo der schon bei mir so mega hängen geblieben ist. Mhm. Und ich habe auch damals nicht gewusst, wer Meat Loaf ist. Ich kannte Songs und ich kannte den Namen Meat Loaf, aber ich kannte nicht die Verbindung. Und jedenfalls dann Dio, Legende. Und ich finde das so krass gemacht, wie das so kombiniert ist. Der Junge singt seinen Song, gell? Hm. Dann kommt der Vater mit seinem Part und Meatloaf ist, der singt das so unglaublich geil, was er da hat, den Part. Dio, can you hear me? I'm lost in so long. I'm asking for your guidance. Would you come down from your throne? I need a tight compadre who will teach me how to rock. My father thinks you're evil, but man, he can suck a cock. Rock is not the devil's word, it's magical but rad. I'll never rock as long as I am stuck here with my dick. Yeah. Es ist so genial. Es ist so genial. Und dann kommt diese Stelle von... I hear brave in jails, you're hungry for the rock. Ja, das ist wirklich... Das geht unter die Haut. Das geht unter die Haut. Das ist der absolute Wahnsinn. Das haut mich so um. Das haut mich ich muss um. Den Film auch so gucken. Ey. Aber... Und dann, ich hab grad so Bock, den Film zu gucken. Ja. Geiler Film. Und dann singt Dio sein Part und sagt den Jungen, hier, du er musst, hat auch eine krasse du musst gehabt, nach Hollywood... Ja. In the City of Fallen Angels, where the ocean meets the sand. Das ist so geil. You form a strong alliance and the world's most awesome band. Es ist auch so musikalisch auf so einer starken Ebene. Also als Intro von dem Film, absoluter Wahnsinn. Absolut, ja. So, weil auch diese großen Künstler, weißt du, Jake Black ist ja so der übelste Freak, aber ich würde mal sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, oder heute vielleicht sogar noch, ist Jake Black ein deutlich kleineres Licht als Ronnie James Dio oder Meatloaf. Und hat diese hochkarätigen bis Künstler, heute mehr Schauspieler als ja, genau. Musiker. Und halt diese hochkarätigen Künstler, die das Ganze so unglaublich qualitativ hochwertig machen. Und ich würde jetzt mal behaupten, nicht ohne dass ich es weiß, hat er den Song ja aber auch selber geschrieben und hat sich das vielleicht auch selber so einfallen lassen. Ich weiß nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich denke, er hat sicherlich mitgearbeitet. Ja, und das ist so, die Idee ist vielleicht auf seinen Mist gewachsen und er hat aber diese Künstler, die das unglaublich gut rüberbringen. Und das ist so fett. Also als Intro... Und er ist selbst ein begnadeter Sänger. Ja. Sänger. Ein begnadeter Sänger. Also das ist ein unnormaler Typ. Hohes Streitthema für mich, weil viele sagen, Kyle Gass ist der bessere Musiker. Weiß ich nicht. Also das habe ich oft gehört und für mich ist eigentlich Jake Black so das Aushängeschild. Aber viele finden Kyle Gass... Kyle Gass hat sicherlich auch mit an den ganzen Album mitgewirkt. Ja, also, das schon. Er ist auch nicht schlecht. Der ist definitiv der bessere Gitarrist. Gut, das kann sein. Aber es geht nicht immer nur darum, was du kannst, sondern es geht auch darum, was du als Gesamtwerk hast. Hört. Ja, es ist so. Hört, Herr Smith. Ja, Les Claypool ist auch für mich einer der größten Bassisten. Da sagen viele, ja, wenn du Claypool ein bisschen hörst, das ist irgendwie immer das Gleiche. Und wenn man es einmal durchschaut hat, ist es Pillepalle. Ja, aber was macht denn Les Claypool? Les Claypool spielt extrem krasse Riffs, singt dabei, hat extrem witzige, gestörte Texte, die er auch selber geschrieben hat. Und noch dazu macht er noch irgendwelche Faxen und tanzt auf der Bühne rum. Ja, ist schon geil. Ja, und diese ganze Bühnenshow, diese Comic, ja, die machen auch viel mit Comics. Kommt auch alles aus seinem Gehirn. Also von daher ist er ein unglaublich guter Musiker. Und manche, die halt Bass spielen, sagen so, ja, wenn man es einmal durchschaut hat, ist es langweilig. Er macht ja nicht nur den Bass. Ja, aber das sind die Wichser, die sich aufspielen wollen. Die Musik nicht verstanden haben. Ja, das sind vielleicht auch Leute, die es perfekt nachspielen könnten. Aber die haben... Ja, die Leute, die es perfekt nachspielen können, die können aber auch nichts anderes. Ja, das wollte ich nur damit sagen. So, bei Jake Black steckt halt mehr dahinter, als nur Gitarre spielen. Auf jeden Fall. Ja, Jack Black wird erwachsen auf der Reise nach Los Angeles. Ja. Und, ja. Ich will noch kurz einhaken. Ich finde das Kind, was sie da gecastet haben, finde ich ultra stark. Ja, absolut. Weil man hat wirklich das Gefühl, die haben den irgendwie nochmal geschrumpft, so ähnlich wie bei Dragon Ball Z, so ungefähr, wo so ein Goku plötzlich wieder ein Junge wird, so haben nochmal Shenlong gerufen und ihn nochmal geschrumpft. Und der ist einfach so gut gecastet, so der passt dermaßen perfekt und er macht auch so dieses Schauspiel von Jack Black, du hast das Gefühl, das ist den sein Sohn so. Mhm. Der hat ihn direkt ausgebildet, hat ihm gesagt, du wirst Jack Nummer 2 so. Jack 2 Black. Jack 2 Black! I hit the sack! Ich wollte auch gerade sagen, wir ein Spiel. Back to Black. Da, ganz hinten ist scheiße aus. Genau. Und ja, der ist ultra, ultra stark, finde ich. Also so wie der Schauspieler einfach diese Dio, can you? Ja. Wie der so hochguckt, wie ja. so engelsgleich und so. Es ist einfach dieser Blick, den Jack Black auch haben würde. So, genau, dieser, so dieser, 1:1. Diese Motivation, du siehst, was er will. Er steht voll dahinter. Genau. Und wenn er am Abendbrottisch dir seinen Eltern das Lied vorspielt, ja. Wie er da auch reinkommt, ja, gell. Geil. Super gut. Ja, Jack Black wird groß und kommt nach Hollywood. Nach L.A. Und trifft dort direkt, nachdem er aus dem Bus aussteigt, einen Gitarristen mit unglaublicher Mähne. Unglaublich schönen Haaren. Kyle Gass, KG. Der da einfach mal... Der Song heißt Classico. Das ist von Bach. Buré, glaube ich. Buré in E-Moll. Und das ist schon eine uralte Version von, also eine uralter Gag von den beiden. Und Jack Black singt sofort mit. Und die beiden, es passiert einfach, dass sie quasi, Kyle Gass ist noch nicht so begeistert, den überzeugt er erst später. Wir brauchen einen Smith, der weiß richtig gut Bescheid. Und ja, weiß noch nicht so richtig, wo er hingeht, soll. Da kommt auch schon der nächste Song. Es kommt super viel Musik in dem Film. Super viel. Leider haben sie ein Lied weggestrichen. Das ist nur ein Bonusmaterial dabei. The Government. Government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. Das ist einfach so geil. Ich mag das. Franklin einfach. Was a rebel indeed. He liked to get naked while he smoked on the weed. Ihr merkt, ich kann das Album auch auswendig. Ich habe das auch hoch und runter gehört, die Scheiße. Ey. Ich mag das einfach, wie Jack Black auch so musikalisch gesehen einfach so Sachen performt. Ja. So, da steckt immer was dahinter. So ein krasser Unterhaltungswert. Auch. Genau, ja, es ist so ein Comedy-Aspekt. Ich war ja mal mit einem Kumpel in München quasi zum Auftritt. Die Konzert. Als ja das dritte Album rauskam, wie hieß es? Rise of the Phoenix. Rise of the Phoenix, genau, was ein riesengroßer Penis als Phoenix ist quasi. Saugeil, auch geiles Album einfach. Ärgert mich ein bisschen, dass sie momentan so ein bisschen, dass man nicht mehr viel hört von denen. Ärgert mich richtig. Ich weiß, dass Kyle mit seinem Zweitprojekt ein bisschen unterwegs ist, die Kyle Gass Band. Und Band. Die Kyle Gass Band direkt. Die waren auch schon in Jena, haben die schon gespielt. Und da hat es mich richtig geärgert, dass ich da nicht hin bin. Weil die auch geil sind, auch geile Mucke wirklich. Und da merkt man auch, dass Kyle Gass auf jeden Fall musikalisch ordentlich was drauf hat. Und der singt auch dort nicht. Die heißt zwar die Kyle Gass Band, aber er ist nicht der Hauptsänger. Er ist quasi auch nur ein Nebenprodukt in dem Sinne. Gell? Ja. Er gibt den Namen, aber eigentlich der Hauptsänger ist ein anderer. Aber geiles Zeug. Ja, und zurückzukommen auf die Mucke einfach, der Unterhaltungswert ist sehr hoch, ja. Was Jack Black da einfach immer, wie der das rüberbringt, wie der gestikuliert auch dabei. Und speziell beim Film begleitet das einfach auch so gut die Handlung. So wie er das schauspielert nebenbei und einfach wie die Lieder geschrieben sind, die passen so eins zu eins auf die Handlung. So. Klar, die Handlung ist wahrscheinlich eher ums Album geschrieben, aber es ist irgendwie geil gemacht. Es passt super zusammen. Ich mag es auch immer, dass er so in seinen Liedern einfach so explizit wird. Dass er kein Problem damit hat, einfach mal so einen Fuck einzustreuen und sowas. Das ist so gut. Das ist mir jetzt sogar schon aufgefallen bei Hanging Streak quasi, also bei meiner Band. Unser Schlagzeuger schreibt ja die Texte und hat er irgendeinen Text gehabt und da habe ich gesagt, da wird ein Fuck passen. So, wo ich gesagt habe, das passt dermaßen aufs Auge, so, wo ich gesagt habe, da muss ein Fuck hin. Und habe das automatisch jetzt immer so gesungen. Sein Text, den er eigentlich geschrieben hat, und am Anfang war er so ein bisschen so, ach, muss das sein, so ungefähr, gell? Und ich hab's auch dann so performt, wie es Jack Black machen würde, quasi. Drinking wine and feel so fucking fine, so. Ist das dieses Fuck so richtig betont, so. Also fucking als, nicht mehr fuck. Ja, es ist eigentlich fucking geworden. Aber also dieses Fuck so zu performen, dass es das sein muss, dass es einfach da reingehört, so. Dass man irgendwann so mit der Hörgewohnheit einfach merkt, so, wenn das fucking jetzt nicht mehr kommen würde, würde es nicht mehr passen, würde der Text ganz anders klingen und würde nicht so überzeugend rüberkommen. Und das mag ich einfach, das macht er so gut, Jack Black, so. Die Worte, die er wählt, so dieses Versaute darunter auch immer so unter der Oberfläche, gerade bei den neueren Alben, ist auch geil. Ja, der macht das ja nicht, weil er so der Hardcore-Rockstar sein will, sondern das ist einfach seine Emotion, seine Gefühle. Der haut das einfach raus. Und das kommt auch wirklich wahr rüber, also das ist voll true, ja. Und das finde ich halt auch so cool, weil das einfach der totale Fanatiker ist und ich kenne das selber so von den Sachen, wo du so voll dahinter stehst, du lebst das, das ist so, das gibt ja voll die Energie und die Euphorie und das finde ich halt an Jack Black so geil. Also keine Ahnung, ob er es wirklich nur spielen kann, ich denke nicht, es ist wirklich für den auch so eine Lebenseinstellung. Ich denke auch, er lebt das. Klar, als Schauspieler kannst du auch so tun, wenn du gut bist, aber ich glaube, der lebt das wirklich. Also sonst würde er nicht nebenbei noch neben dem Film auch eine Band haben. So, das ist schon sein Thema. School of Rock handelt nur von Musik, also er hat das schon gut kombiniert. Aber da ist er nur Typecast gewesen bei School of Rock. Also den, da hat der Jack Black nichts damit zu tun, er hat halt einfach die Rolle gespielt, fertig. Ja, ich finde auch trotzdem, da merkst du Jack aber Black. Er lebt das. Du merkst ja auch die Anleihen schon. Das, also, das ist sein Thema. Na, du merkst ja, einfach, merkst, der hängt sich da voll rein trotz allem. Also wenn er was performt, klar, das ist noch mehr übertrieben, School of Rock, der macht ist auch noch mehr so der Hampelmann. Aber er performt das einfach, er ist voll da. Also wenn er da ist, und natürlich hilft ihm das auch Schauspieler zu sein, also man merkt schon, ein normaler Musiker würde es wahrscheinlich nicht so hinkriegen, einfach so. Ja. Wenn einerseits hast du diese kraftvolle Komponente, wo er dann richtig so rausrotzt, und dann hat er aber auch diese Balladen, wo er plötzlich so sich so total zurückfährt und weich wird und so eng ist gleich manchmal so. Dieses eben Dio, Can You Hear Me beispielsweise. Oder ich denke immer ganz oft an Dude, Totally Miss You. Ja. Also dieses Dude, I Totally Miss You. Und irgendwie ist es immer noch dieses ganz Weiche, so dieses Verspielte, so ein bisschen wie er mit den Tönen auch arbeitet. Das ist total interessant. Ist ja nicht so, dass es ein... dass es auf einmal Depri wird oder so. Er macht das ja immer noch mit ein bisschen Fun irgendwie mit rein hier. So, das ist Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, da liegt auch viel so, wie du gesagt hast, viel auch in der kompositorischen, wie er das Zeug komponiert. Kombiniert, wollte ich jetzt sagen. Komponiert. Also wir diese Laien, ich krieg gerade keinen Satz mehr hin, weil diese Bohne mich so irritiert. diese Bohne. Nee, das ist auch so eine Geschichte, die wir erzählen müssen. Ja. Wie er einfach diese Gesangslinien, jetzt habe ich's, wie er die schreibt, so, das ist ganz interessant, so sehr verspielt. Also man könnte Linien ganz gerade machen und sauber singen und easy und sowas, aber er macht's irgendwie immer anders. Er hat da so einen ganz eigenen Weg. Oder ich denke gerade an Tribute auch, so dieser Zwischenpart. Da musst du erstmal drauf kommen auf sowas. Das ist was total Verspieltes, was manche als Gesangsübung einfach nehmen zum Aufwärmen oder sowas. Ist nicht da drauf. Nee, aber es geht nicht darum, was da drauf ist. Es geht um Classico. Ja. Als er Kai Guess am Strand trifft. Na. Und das ist ja dann so ein Jam. Also Kai Guess will ihn aus der Reserve locken und er singt immer wieder mit. Und singt dann, ist es Bach? Ja. Ja, Bach. Singt dann Bach. Und you can see he's the man, let me hear you applaud. He's more than a man, he's a shiny golden girl. So, das ist doch... das ist Film, das ist abgesprochen, aber diese Idee, weißt du, der spielt irgendwas. Das muss ja trotzdem... Und er haut den Text raus, der auf der Melodie von Bach passiert. Ich könnte mir das halt auch vorstellen, dass das... Fucking. Dann kommt er nur noch fucking, als hat er keinen Text mehr zur Verfügung. Es fällt ihm nicht mehr ein und er singt alles... For fucking, you're fucking here. Fucking asshole, oder was denkt der? Fucking. Nee. You fucking asshole, you fucking asshole. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking. Das ist doch total geil. Man könnte sich halt auch vorstellen, dass es in so einer Bierlaune im Studio entstanden ist, ja. Mittendrin, ja. Das müssen wir machen. Ja, sowas entsteht aber nur, wenn du so gestörte Freaks hast, die das einfach nur komplett leben. Ja. So. Und das war ja nun auch bei uns so. Das, was wir gemacht haben, war ja jetzt am Ende nicht legendär rübergebracht. Gell? Aber nee, also Ideen, technisch war es echt mau. Ja, aber die Ideen, die wir hatten... Aber wir haben es gelebt. Ja, genau, wir haben es einfach gelebt. Die Ideen, die wir hatten, haben wir für uns gelebt. Wir hatten unseren Spaß dabei, auch wenn es vielleicht scheiße rüberkam. Aber... Kick it! Das macht viel aus, also das ist unglaublich. Hauptsache, wir hatten unseren Spaß. Ja, erzähl ruhig weiter, Peter, Entschuldigung. Ja, wir waren quasi schon eine Spur weiter. Bei Baby waren wir quasi schon. Wo Jack Black auf der keinen Platz zum Schlafen hat, ne? Und dann auf einmal von den Clockwork Orange Jungs überfallen wird. I'm just a baby. Mit diesem legendären Babyschrei am Ende. Ja. Da muss ich jetzt noch mal kurz was mit dir reden. Ja. In unserem letzten Podcast muss ich jetzt wegen dem Schrei. Noch nicht gehört. Wegen dem Schrei. Der ist auch noch nicht veröffentlicht. Ach so. Der vorletzte ist quasi jetzt gekommen. Nächste Woche kommt der aktuelle. Ich habe Nachtschicht die Woche, ich höre mir bestimmt mal was an nebenbei. Da wurde thematisiert, wie auf letzten Samstag, war das letzten Samstag? Ja. Auf dem Auftritt von Peters Band auf einmal der Falco-Hit Genie zelebriert wurde. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ich war ziemlich betrunken. Ich habe mich letzte Woche schon bepisst dabei, weil ich mir dich richtig gut vorstellen kann, wie du da so schreist. Und da musste ich auch Genie! Wo ich dann auch gleich dran denken musste an deine legendäre Lache am Ende von Tribute. Ja. Mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Richtig. Gut, ich habe mir jetzt keine Mühe gegeben. Und ich weiß, also es wäre ja normalerweise noch lauter. Da muss ich so, ja sehr laut drin. Ja. Das ist gerade sehr zusammengerissen. Ich habe das schon gemerkt. Man hat nicht mal deine Ader gesehen. Meine berühmte Halsschlagader. Genau. Die kennen größtenteils meine Kollegen eigentlich nur. Deine Lehrlinge. Die das niemals hören. Was, legendäre Lache? Nee, das, die kennt das, wenn ich mal. Nee, ich meine. Böse geworden bin, aber. Die Halsschlagader kennt deine Lehrlinge, habe ich gesagt. Nein, ich bin gut mehr. Vom Anschreien. Die Lehrlinge, die ich hatte, die mögen mich. Bin doch ein lieber Kerl. Aber, ja, du lachst. Ja. Bösen Zeiten sind alle vorbei. Was wollte ich jetzt sagen? Legendäre Lache. Ach, Genie, ja. Ja. Ja, bei Genie muss ich sagen, ich zelebriere da viel mehr so, Genie, komm, wir müssen los. Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Du hast ihn gesehen und ich habe ihn gekauft. So viel Rot auf deine Lippen. Kennst du die, habe ich Peter im letzten Podcast schon erzählt, aber es kommt jetzt halt nochmal, die Billigbeats-Version davon. Mit Shime Raphael. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du hast dann mit Raphael. Komm, wir müssen los. Wir müssen los. Es ist kalt. Zu viel Kot an deine Lippen. Wir hatten das letztens gesagt. Ich habe das letztens das erste Mal gehört und ich wusste nicht, wo das herkommt. Wir haben gerade über Ginny gesprochen. Jetzt nochmal. Ey, Peter, davon wusste ich nichts mehr. Ich war ja dann noch ein bisschen betrunken. Ich meine, ich hatte dann irgendwann einen Sheep Swills Aufkleber auf dem Bauch kleben. Das war, als ich hat Peter T-Shirt, auch erzählt? Ich habe das T-Shirt gekauft. Das haben wir gesehen. Und habe gesagt, das muss ich erst anprobieren. Und da haben die mir den Aufkleber auf den Bauch gehauen. Und ja, dann ist ja da oben dieses Bild entstanden, was dann bei Facebook hochgeladen wurde. Oh Gott, ey. Und ich habe schon gedacht, das laden die doch nicht einfach hoch. Das können die doch nicht machen. Und deswegen stand doch so, ich habe es schon befürchtet oder so. Was ist das? Ja. Ich dachte, nee, das machen die nicht. Habe den ganzen Tag gedacht, das machen die nicht. Nee, die machen es. Naja, da stehe ich jetzt drüber. Den Schuh habe ich mir angezogen. Ja. Alter, lila schmeckt auch wie Parfüm, oder? Mhm. Bah. Ja, ein rosa. Ach, Zahnarzt. Zurück zu Tenacious D. Also wir waren jetzt bei der schönen Parkbank-Szene von JB. Mhm. Und danach haben sie eigentlich kommt Kyle Gass, nimmt ihn doch auf, nicht? Ihr wundert zusammen und dann gehen sie zum Open Mic Contest und spielen ein richtig geiles Lied, History. Mhm. This song is about the history of Tenacious D. Und da kriegen sie ja noch raus, warum sie Tenacious D heißen. Yeah. Ich hab ein Geburtsmal auf dem Arsch. Mhm. Tenark. Ja, ja. Das ist der Name, oder? Ich hab auch ein Geburtsmal. Ich hab auch ein Arschmal. TOSD. Tenacious D. So ist quasi der Name entstanden. Aber der hat ja den ja schon eine Weile trainiert in seiner Wohnung. Ja, stimmt, der trainiert mit, den. Mit Cock-Ups? Nee, Cock-Push-Ups. Cock-Push-Ups. Ständerstützen. Power-Slide? Ja, genau, sowas. Ständerstützen auf Deutsch. Und eine Power-Slide. Cock-Push-Ups und eine Power-Slide. Was ja dann Schlüssel. Was ja dann so Schlüsselszenen am Ende sind. Die Cock-Push-Ups Cock, und eine Power-Slide. Cock. Cock. Der Soundtrack in dem Moment ist auf Hammer. Cock. Cock. Cock. Ja, wo keiner sagt, benutzt deinen Schwanz. Aber dazu später mehr. Ja, History of Tenacious D ist ein super geiles Lied, ey. Das ist halt wirklich nur Kyle Gass Akustikgitarre und Jack Blacks Gesang, aber das ist so geil. And Burrito Supreme. The Chicken Supreme. Supreme! Das ist so geil, ey. Das ist eins meiner Lieblingslieder von dem ganzen Film. The Government Holy Sacks haben wir schon gesagt, das sind die Waffenladen und wollen sich Waffen holen, aber da kommt nur ein Bonusmaterial vor. Nein. Es gibt nur einen Song, der nicht im Film vorkommt und das ist Car Chase City. Na klar, der kommt während der Verfolgungsjagd. Ja, aber die kommt in der deutschen Verfilmung nicht vor. Doch. Nee. Andersrum. Der Waffenladen kommt im Deutschen nicht vor. Nee. Doch. Ich muss googeln. Google bitte. Ich bin raus. Ich weiß auf jeden Fall, die haben auch in dieser Verfolgungsjagd trotzdem was rausgeschnitten. Ja. Oder nee, warte mal, wie war denn das? Nee, Quatsch. Die haben da vorne eine Szene rausgeschnitten, die eigentlich auch wieder den Witz später nicht aufgreift im Endeffekt. Die springen am Ende bei dieser Verfolgungsjagd dann über eine Schanze, gell, genau, über die Autos. Und eigentlich gibt es eine Szene, die ist rausgeschnitten in der Wohnung von Kai, wo er gerade ein Autorennspiel spielt und fährt nämlich auch, macht eine Verfolgungsjagd gegen die Polizei in dem Spiel, ja, und schafft am Ende diesen Sprung nicht. Da gibt es am Ende auch so einen Sprung und schafft ihn dann nicht und stürzt ab und im richtigen Leben schafft er es dann quasi hinten raus. Ja. Eigentlich auch wieder ein geiles Ding, was aber leider nicht geschafft hat. Und sie scheitern bei dem Bandwettbewerb und sie blättern durch Zeitungen und so weiter und so fort und stoßen dann drauf. Na, das wird doch jetzt in dem Musikladen von Adam Sandler. Nee, Ben Stiller. Ben Stiller gespielt. Genau. Und, ja, wieder Ben Stiller, gell? Da ist immer dabei. Und das, stimmt, der ist ja gestörte Verkäufer. Genau. Und er legt dann diese Zeitung hin. Das ist ja cool. Seht euch das mal an. Das sind, alle haben was gemeinsam. Nee. Jack fällt das auf. Jack Black fällt auf. Hast du so ein Plektron auf den Rolling Stone Covern ist Angus Young, Van Halen und die haben immer dasselbe Plektron. Und Adam Sandler, Ben Stiller, jedes Mal Ben Stiller klärt sich dann darüber auf, dass das Pleck des Schicksals ist. Es ist ein abgebrochener Zahn vom Teufel. Und damit wird man halt der krasseste Gitarrist, den es überhaupt gibt. Hm. Und ja, Master Exploder kommt dann. Master Exploder. Dann träumt er quasi davon, wie sie das Plektron haben. Und es wird im Prinzip nochmal dieser Gig. Wird nochmal dieser, geträumt, wie er hätte sein sollen. Genau. Oder wie er sich das wünschen würde, wenn sie das nächste Mal dort sind. Und dann spielen sie einfach diesen Song Master Exploder und das ist so ein ultra krasser Song, finde ich. Geht einfach mal los mit einem fetten Gitarrenriff und dann kommt direkt erstmal ein Solo rein. Ich sage ja immer, wenn ein Solo am Anfang ist, ist ein geiler Song. Und es bestätigt sich in diesem Fall auch wieder. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Am besten finde ich die Double Neck Gitarre, die ausgesehen wie gespreizte Beine. Da gibt es eine E-Gitarre. Ja, auf jeden Fall eine komplett übertriebene Auftritt, träumt er dann. Und dann kriegen sie raus, das Pleck des Schicksals ist im Rock'n'Roll History Museum. Und da spielt auch noch ein sehr berühmter Schauspieler noch mit. Der von Die Verurteilten. Wer ist denn da? So ein bisschen als verrückter Wasser. Das ist doch Tim Robbins. Genau. Der Fremde. Genau. Ich kenne nur die Fremde. Ich nicht. Du kennst nicht die Fremde? Muss ich das kennen? Das ist aus dem Film nur noch 60 Sekunden. Du setzt dich so lange auf deine linke Hand, bis sie dir einschläft und dann befriedigst du dich selbst damit. Das ist die Fremde. Das fühlt sich an, als würde jemand Fremdes. Okay, das kann ich nicht. Okay. Was? Joy Genital. Das ist echt lustig, dass er auch noch so heißt. Genital, das ist nicht Gentile, das ist der junge JB. Der ist ganz schön alt geworden. Von wann ist denn der Film eigentlich? 2000? Oder 2000? Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Trivia. Kings of Gen. Auf jeden Fall wollen sie dann... 2006. Krass. Wollte dann ins Rock'n'Roll History Museum einbrechen und machen da so ihre Pläne und treffen dann im Wald noch Sasquatch. Ja, stimmt, das ist ja auch noch. Das ist auch so komplett random. Sasquatch ist ich fühle denn? Mich so juicy. Let's take a dip in the Strawberry River. Eigentlich auch ein geiler Song, weil der schlägt dann auch so um. Das finde ich so geil. Und dann Now where the Sasquatch hide? In the misty mountains high. Das ist so geil. Und dieses Akustik-Solo ist auch richtig nice. Ja. Hier steht übrigens, zudem wurden einige Verweise auf die Songs von Dio in dem Film eingebaut. Was waren da noch alles für Verweise drin? So gut kenne ich dann Dio auch wieder nicht. Ich weiß das nicht. Hm, ist interessant. Ich muss vielleicht noch ein bisschen gucken. Ja. Die, und dann kommen sie eben mit dem Song Storm the Gate, was auch ein starker Song. Die haben eigentlich nur starke Songs in dem, bis auf die Lückenfüller, so. Darf ich mal ganz kurz was unterbrechen? Ja, du darfst unterbrechen. Weil ich gerade hier so über Tenacious D was lese, gell? Im Jahr 2012 traten sie beim Festival Rock am Ring und Rock im Park auf. Diese waren ihre ersten Auftritte in Deutschland, auf die im Herbst 2012 eine Deutschlandtour folgte. Wo Peter war. Ja, pass auf. Die haben erst beim Rock im Park und dann beim Rock am Ring gespielt. Und ich war in dem Jahr beim Rock im Park. Das heißt, ich habe das erste Tenacious D-Konzert auf deutschem Boden erlebt. Die haben am Tag zuvor, waren die zwar noch bei TV Total in der Folge und haben ein Lied performt, das zähle ich jetzt mal nicht als Konzert. Nee. Von daher kann ich sagen, ich habe das erste Tenacious D-Konzert auf deutschem Boden erlebt und es wurde im Internet einen Flashmob abgesprochen. Stimmt. Und der beinhaltete, dass alle Leute da... Ich erinnere mich, das hast du damals erzählt. Na, Luftballons aufblasen. Und wie, als die Band auf die Bühne kommt, haben alle diese Luftballons hochgeschmissen. Und also rein von der Reaktion her kann ich nur sagen, die Band hat es überhaupt nicht gerafft. Aber ich kann euch sagen, wir waren vorher noch bei ein, zwei Bands und ich habe gesagt, scheiße, ich habe die Luftballons vergessen. Jetzt habe ich die extra gekauft und ich bin dann extra nochmal zurückgerannt. Ich meine, beim Rock im Park läufst du bis zu deinem Zelt mal schnell eine halbe Stunde. Eine Strecke. Sprich es gleich nochmal zurück und ich habe es extra gemacht, um diese Luftballons. Ich habe die extra dafür gekauft, ich habe die noch geholt. Und das Beste war unser Freund, unser Kumpel aus der Gruppe, der mit uns da vorne dann im Wellenbrecher rein wollte. Also ich und ein Kumpel, der mittlerweile in Stuttgart wohnt, wir waren drin. Und der ist aber vorne am Wellenbrecher, bevor wir reinkamen, eingeschlafen. Ihr wisst wer. Der Katastrophentourist. Ach hier, ich habe meinen Anwalt schon Bescheid gesagt. Genau der. Genau der. War halt so besorgt. Deine Mutter trägt. Dass er eingeschlafen ist und immer mit dem Kopf auf fremde Leute. So. Bis er dann irgendwann zusammengebrochen ist und irgendwann haben wir ihn einfach, Security hier, der kann nicht mehr. Security kam dann irgendwann an und sagt, gehört er zu euch? Nee. Dann, ja, wir haben den in Sunny-Zelt geschafft. Weg war er. Er hat wirklich... in seinem Suff dieses erste Konzert auf deutschem Boden verpasst. War sehr lustig. Wollte ich jetzt mal erwähnt haben. Hast du nicht da noch Konfetti mitgebracht? Nee. Aus dem Phoenix, oder warst du das nicht? Aus dem Phoenix kam, der aussieht wie ein Penis, oben so weißes Konfetti raus. Ja, und da war so Sperma drauf. Und das hast du mitgebracht. Na, ja. Da war ein Kopf drauf. Ne? Nee, das war ich nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ich bin ja nur Bassist. Ja, zwischendurch streiten sich noch Kyle Gass, do you want tits or destiny? Tits. Tits. Nur da kommt Dude, I Totally Miss You, was auch ein starker Song ist. Ja. Auch den geiles Solo. So, so richtig schön simpel, aber es hat seine Wirkung. Und ja. Dann brechen sie halt ein, dann kriegen sie das Pick of Destiny, dann, und dann halt. Kommt, ja. Das wird, du bist zu früh. Also erstmal muss ich noch was erwähnt haben, bevor die sich verstritten haben oder als sie sich verstritten haben danach, bevor das Dude I Totally Miss You kommt, hat ja Kaya Gass gedacht, so nach, also da kommt ja noch diese legendäre Szene, Tits or Destiny. Gerade gesagt. Ja. Tits. Genau, Tits. Und dann Kaya Gass geht halt mit den Titten mit, also mit den Girls und ist dann da auf dieser Hausparty. Und alle so, oh, da spielt noch Band und so, komm, hier, zeig uns was, ja. Und die haben es halt wirklich so richtig geil gemacht, dass er wirklich nur von einem Song von Tenacious D seinen Part spielt. Nur die Background. No, ich spiele ja auch Background, der History, gell? Ein bisschen, genau. Und dann fehlt voll die ganze Hälfte. Across the Devil's Plane. Er hat ihn wirklich nur... It's not die Giant Maiden. Aber liest mal zwischen den Zeilen. Er hat einfach nur dargestellt, was ein Musiker alleine ist. Hm. So, ohne Bandcontest. In dem Fall sind es nur zwei, aber er hat wirklich nur seine Hälfte gespielt. Ich sag mal, ein normaler Musiker, der ein bisschen Plan hat, der würde das jetzt so rüberzimmern, dass er das alleine macht, ja. Er hat halt wirklich nur seinen Part gemacht und hat damit den Bandkontext gezeigt, dass es wichtig ist, dass man zusammen auftritt. Hm. Und alle Leute haben dann eben total ausgebuht und er war dann voll der schlechte Musiker. Hm. Das fand ich jetzt eine richtig gute Szene. Ja, stimmt. Hm. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Danke, Smith. Bitte, dafür bin ich da. So, und dann treffen sie sich wieder und sie brechen ein mit dem tollen Song Break in City, Storm the Gate. Gelsardat. Infiltrate, Storm the Gate. Da kommt doch wieder so richtig geil Jack Blacks Stimme zu tragen. Ninja Style, Samurai. Das ist so geil. Was auch geil ist, ist dieser Typ, der den Plan gibt. Den Plan draufschreibt auf dir und malt diese zwei Lüftungsschächte und macht dann in eine Kreuz einfach nur das Wort. Ja, das ist doch noch vergleicht, gell? Vor den Lüftungsschächten. Ja. Richtig. Ja. Rock'n'Roll History Museum. Das ist doch immer cool, die Gitarren zu sehen. Das sind ja ikonische Gitarren, ja, die da hängen. Van Halens Gitarre hängt dabei. Ist nicht Brian Mays. Brian Mays Gitarre ist nicht dabei, ne? Aber auf jeden Fall Lucille hängt mit dabei und so weiter und so fort. Hm. Und dann auf einmal ist da ein riesiges Netz aus Lasern. Lasern. Und er versucht sich so mit so einem relativ lustigen Song da durchzuwurscheln. Und dann muss er eine Ständerstütze machen. Und die natürlich ist neben den Gitarren der Ausknopf für das für den Alarm oder für den Laser. Für den Alarm. Das schafft er, indem er seinen Penis erigieren lässt. Kommt aus der Hose raus. Guck, guck, guck, guck. Und dann trifft er es halt und dann haben sie es. Speak of Destiny. Hm. Und gehen zum... Die Flucht ist auch geil. Die Flucht, Car Chase City. Nee, also ich meine jetzt aus dem Museum noch, wie sie da rausrennen. Ja. Und dann kommen die Wachmänner und ballern einfach nur wild rum. Ohne zu zielen. Und die Tür geht so, diese Schutztür geht so runter und die machen einfach ein Power Slide. Ja, und dann auf den Knien rutschen sie raus so. Aber mega weit durch diesen ganzen Raum rutschen die einfach durch. So ganz langsam Zeitlupe und, ja, und übelst eben einfach, Musik. Wie es nie funktionieren würde, aber einfach mal, das war der mega Power Slide. Und rutschen durch diesen ganzen Raum. Und sie haben eigentlich alles das benutzt, was Kyle Gass ja, ihnen genau, so gelernt hat. Genau, ja. Da kommt wieder so der Anfang, ist dann wieder Schlüsselszene am Schluss. Also, ja. Das Geile, ich finde auch geil, diese Wachmänner einfach. Das Tor ist zu, sie haben sie nicht gekriegt. Gucken so noch erschrocken, gucken sich an, freuen sich. Oh cool, ich habe noch nie geschossen. Freuen sich einfach drüber. Stimmt. Das sind für mich dann immer so Highlights, ja, diese Kleinigkeiten. Dann geht's ab nach Hause mit einer relativ sinnfreien Verfolgung, finde ich eigentlich. Ich finde die total unnötig. Wir brauchen noch eine Autoverfolgung. Wir brauchen noch eine Verfolgungsszene. Car Chase City. The Metal kam nicht im Film vor, nur im Abspann. Im Abspann, ja. Jo, das reicht doch. Punk Rock tried to dethrone the Metal. Der Geist bei dieser Verfolgung sagt eigentlich wie Lee. Das kommt doch als die aus der Bombe des Schicksals. Lee haben wir noch gar nicht. Lee haben wir noch recht geredet, aber Lee einfach nur so Fernsehen guckt, sieht diese Verfolgung, sagt, erkennt sein Auto wieder. Was übrigens auch eine sehr geile Geschäftsidee ist. Er ist Taxifahrer und... Nee, Quatsch, er ist Pizzafahrer und Fahrschullehrer. Ja. Und die fahren mit diesem Auto rum, was eben schwer zu verkennen ist eigentlich, dass es sein müsste, gell? Und er sieht das so, ruft die parallel an und du hörst einfach nur diese Geräusche im Hintergrund. Jungs, kann es sein, dass ihr mit meinem Auto unterwegs seid? So nach dem Motto, ist da alles okay? Ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau fragt. Und dann im Hintergrund hörst du nur diese Geräusche. Nee, ist alles okay. Parallel siehst du dieses Bild dazu, was einfach zu diesen Geräuschen so perfekt passt. Wie die gerade ausweichen, wo sie rumfahren, sehr cool. Ja, und so kommen sie an, gehen zum Open Mic Contest wieder. Sie wollen natürlich den Open Mic Contest gewinnen, kommen aber so gar nicht rein. Denn der Ansager entpuppt sich als der Teufel. Der gespielt und gesungen wird von Dave Grohl. Von den Foo Fighters. Von den Foo Fighters, ehemaliger Drummer von Nirvana. Stimmt? Wie war das? Alright. Ja, ja. Wie war das? Der Frontmann von Foo Fighters sieht irgendwie genauso aus wie der Schlagzeuger von Nirvana. Wer hat denn das gesagt? Das gibt so Bilder mit so als Witz. Okay. Mit so als Witz. Ja. Und dann kommt eigentlich schon, also dies, ich weiß nicht, welches Lied von aus dem Film mein Lieblingslied ist. So, kann ich nicht sagen, weil das letzte Lied ist auch geil. Also der quasi das letzte Lied, was noch im Film zu sehen ist. Die anderen zwei sind im Abspann. Ist einfach super geil. Nicht? Hm? Das finale Lied. Erik. Ja, das finale Lied ist der Hammer. Ich meine, es beginnt halt erstmal so ein bisschen wie Amateure. Und der Teufel ist halt immer total überlegen. Der Teufel ist ja der Teufel muss auf jedes Rock-Off eingehen. Er muss als verpflichtet. Die fordern ihn zu einem Rock-Off auf. Und er muss drauf eingehen. Das Ding ist halt, dass dieser Typ da, war das ja der Veranstalter von dem Gig oder so, der hat halt gesagt, hier, das scheiß Black braucht ihr gar nicht. Die haben sich ja drum gestritten und haben es zerbrochen. Und die haben es zerbrochen, gell? Ja. Und er sagt, das scheiß Black braucht ihr gar nicht, ihr seid so gut. Und dann hat er das, haben sie den Dreck geschmissen. Er nimmt's. Setzt natürlich dann seinen Zahn ein, was es war. War das? Das war, ja, das war der Zahn, war ja. Der Zahn, genau. Genau, ja, später war es dann so. Die Ansprache ist auch so gut. Ihr braucht das gar nicht. Ihr braucht keine Teufelskräfte. Ja, ja. Der Teufel ist in euch. Er ist täglich in euch. Ich kenne nur das. Das ist so eine schöne Parallele zum Leben, ist, gell, jeden Tag. Manchmal hast du den Teufel hier links immer auf der Schulter sitzen, oder rechts, gell. Und dann so erst. Teufel links, Engel rechts. Erst das, was in dir ist, rechts. Was manchmal sagt. Nimm dir die Frau, fick dich. Ich will es doch auch. Kannst du mir erzählen, was meine gute Freunde braucht? Alter, will ich linken, schreit der eine Engel von der Linken. Weißt du nichts, wenn du mal schaust? Na, fettes Brot, jein. Nee, fettes Brot ist. Jein, aber jein, das war doch damals egal. Richtig, es war egal. Ja, jedenfalls hat er dann seinen Zahn wieder kombiniert, ja, und war halt dann wieder der Teufel. Das ist so gut gemacht, weil es ist so, ich meine, gut, man darf es jetzt nicht aus der Sicht betrachten, dass man sagt, okay, Metal ist nicht mein Ding oder so, sondern man muss das aus der künstlerischen Ebene. Ich finde, das hat gar nichts mit Metal zu tun. Ja, aber na, was der Teufel macht, ist schon ganz schön Metal. Ja, sicher. Fuck. Yes, you are fucked. Check, aber weißt du, your cock will you will suck. Oder now I compete and my cock you will suck. Genau so. This world will be mine. Ja. And you're first in line. Und das ist so genial, weil ich sag jetzt mal. Way. Motherfucker. We challenged you to a rocker. Do do do. Give us a chance to rock your socks up. Do do do. Fuck! Fuck! Fuck! The demon god. Jawohl. Pass auf, das ist genau das. Ich sag mal, Leute, die jetzt so diese harte Rockschiene jetzt nicht mögen, ja, oder wo ich jetzt sage, das geht schon Richtung Metal. Ja, die müssen das mal aus der künstlerischen Ebene betrachten. Der Teufel ist ja was Böses, was Gefährliches, ja. Und das wird halt mit kräftiger Musik, also Metal in dem Fall, dargestellt. Und das ist perfekt, das passt perfekt auf dieses Bild. So, und genau deswegen muss das auch so sein. Das ist scheißegal, ob dir Metal gefällt oder nicht. Es ist einfach genau das, was du für den Film machen musst. So, und die Band, die ist ja erstmal total soft, ja. Und aber das ist vollkommen okay, weil es sind halt in Anführungsstrichen ja noch Anfänger, weißt du, die stehen total aufregend vor ihren Auftritt, die wollten mit dem Pick of Destiny überzeugen, das haben sie jetzt nicht mehr. Und dieses, das macht das Battle für mich so extrem gut, weil es halt wirklich darum geht, so, hier ist brutal diese professionelle Härte, in Anführungsstrichen, ich nenne das jetzt einfach mal so, und da kommt diese Amateurband, die mit einer fucking Akustikgitarre, ja, die es aber trotzdem irgendwie schaffen, super, irgendwie zu rocken einfach. Ja. Ja, also was einfach, du kannst noch so geile Know-how haben, so ein bisschen, was check this riff, it's fucking tasty. Genau. Aber du kannst auch mit 5 Akkorden richtig geil angespielt, mit einer geilen Stimme auch richtig abgehen. Mhm. Ja, das ist halt ganz starker Tobak. Ich finde das auch so geil, das ist so eine, für mich so eine typische Musical-Nummer, so eine ja, typische Nummer, so, dass so zwei Parteien, die so ganz mit unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksweisen gegeneinander ja, trotzdem aber eine Harmonie agieren. Genau. Ja. Genau, also das, die, ist, das ist wirklich, das die, ist hohe Kunst auf jeden Fall. Die super krass sind. Mhm. Und das ist, ich finde es Dave Grohl singt halt auch einfach richtig nice, ey. Und, ja, und dieser Text eben auch, gell, der Text ist ja auch genial. So, so I'm the devil, I love metal. Take this riff, it's fucking tasty. I'm the devil, I can do what I want. Genau. Das ist so genial. Und da stehen diese zwei und denken so, fuck, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, so. Weiß ja auch für mich, um mal, come on, Cage, bring the thunder. Ja. Und Cage, also Cage ist ja, Kai Gass. Warum eigentlich Cage? Das weiß ich bis heute nicht. Na, KG, Kai Gass, Cage, weißt du nicht, Du hast das so zusammengefasst. Die sagen ja auch Jables. Ja. Ja. JB. Kai Gass halt total, hat schon die Schlacht verloren gesehen. Ja. Just there's no way that we could win. That was a masterpiece. Listen to me. He works too hard because he's not a mortal man. God damn it, Cage. You're gonna make you his sex slave. You're gonna go give mayonnaise. No. Oder? Mach weiter. Text. Live Monster Mama Jam. Dude. We've went through so much shit. Deactivate lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, James Loudstar. Ja, das ist doch genial. So, er hat die Hoffnung verloren und er motiviert und auf einmal kommt so dieses supergeile Riff, was eben wieder überhaupt nicht Metal ist, im Gegensatz zum Teufel, aber irgendwie total geil. Ja, ist natürlich dann am Ende ein bisschen fies, dass der Teufel einfach sagt, ja, you guys are fucking lame. Der Wichser. You are so fucking lame. Ja. Und, come on, Cage, come on with me. Ja, eben. Und das haben wir vorhin vergessen. Das ist auch so eine Schlüsselszene, die ich mega gut finde. Der nimmt halt Cagey mit in die Hölle nehmen, um seine kleine Bitch zu sehen. Jake Black sagt zum Teufel, also der Teufel fragt, was kriegt er dafür für das Battle, wenn er gewinnt? Und Jake Black sagt, take Cage back to hell. Genau. To be a little bitch. Fine. Das ist so genial, weißt du? So, dass er so Jake Black will sich mit ihm anlegen, ja? Und schickt seinen besten Kumpel vor als Hure, sag ich jetzt mal. Falls sie verlieren, ja, dann nimm ihn mit, aber ich bleib hier. Arschloch. Arschloch. Arschloch. Cage sagte dann auch noch, what? What? Ja, also, trust me, Cage, it's the only way. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Nee, gibt's wirklich nicht. It's the only way. Und sie verlieren das. Und sie verlieren auf jeden Fall das Battle. Ja, der Teufel hat einfach entschieden, dass sie es verloren haben. Es gibt eigentlich keinen, der es entscheidet. Hm. Das stimmt. Und dann schaffen sie es, ihn zu bannen. Hm. Sie brechen seinen Horn ab. Oh, my fucking Horn. Mit seinem fucking Taste My Lightning. Taste My Lightning, Sucker. Ja. Ich muss mal sagen, die Gitarre, die Jack Black dann auch hat, im Master Exploder, diese geile, die ist wirklich hart nice, ey. Die ist wirklich hart nice. Die würde ich mir auch besorgen. Ist das eine Wii gewesen? Nee, das ist eine normale schwarze Akustikgitarre, so ein bisschen in SG-Style. Ach, so mit so zwei Hörnern. Ja. Und übelst geile Inlays und so ein Scheiß. Such mal aus. Mm. Ja. Smith geht austreten. Ich trete aus wie so ein Pferd. Was guck ich für die Gitarre? Die ist schwierig. Just no way that we can die win. Ist schwierig zu finden. Genau. Hast du eingegeben, Master Explorer? Heißt die direkt Monster Mash oder Master Explorer? Nee, die Monster ist doch hier. Die. Das ist doch hier. Ja, das ist die. Ja, man sieht es halt. Ich habe schon mal ein Bild gesehen, wo sie immer so im Ganzen sieht. Die hat halt so einen krassen Aufkleber drauf. Und da reflektiert der Blitz vom Teufel, mit dem er der so abblitzen will, sag ich mal. Und dann brechen sie sein Horn an und sie bannen ihn in das Horn. Und dann haben sie quasi das Purple Black verloren, aber haben dafür aus dem Horn eine Bong gebaut. Die Bong des Schicksals, die BDS. Hm? Und die ist halt richtig nice irgendwie. Die sieht so geil, die ist so über, die ist so, das ist eine für dich, weil die ist übertrieben einfach. Ja, ne? Und gab's die überhaupt mal? Ich glaube nicht. Nee, gell? Das die, ist, hat, die hat wirklich geile Inlays einfach, weil die so schön random sind. Die klingt halt bestimmt super scheiße. Kann sein, ja. Kann ich mir vorstellen, durch die Form. Aber egal. Ja, und dann sieht man die beiden halt, wie sie mit ne, einfach sich mit zwei Gitarren neben so ein scheiß Diktiergerät setzen und nehmen auf. Und dann kommt also zum Abschied nochmal ein richtig geiler Song, Pick of Destiny, quasi der Song des Filmes. Because it's the pack. Du, du, du. Destiny Child. Du, du, du, du, du, du, du. Es ist ein geiler Song, ich mag den. Also das ist auch ein richtig geiler Film. Das ist wirklich ein Film, wenn du halt nur so. Das ist halt nur für das ist halt was für Musiker. So. Ja, also, das merkst du richtig. Das ist so eine Hommage an Musiker. So. Das ist sowas wie Spinal Tap, ja. Oder Wayne's World, was auch so ein Musiker-Ding ist, ne? Mhm. Wo du dir denkst, der Film ist für Musiker gemacht. Und Scott Pilgrim ist eigentlich der einzige Film, der sich mit einem Bassisten beschäftigt, oder? Ich würde mal wahrscheinlich so sagen, ja. Gibt's eine Lemmy-Verfilmung? Noch nicht, wahrscheinlich. Noch nicht? Da wird doch keine mehr kommen. Meinst du? Zumindest wäre sie nicht mit Lemmy. Und auf jeden Fall nicht mit dem Original-Lemmy. Mhm. Kannst du doch machen dann, in ein paar Jahren. Hier wegmachen, oder was? Ja. Mhm. Genau. Hier wegmachen und hier so zwei aufgesägte Tischtennisbälle dran geklebt. Du hast ihn. Wie kommst du auf Tischtennisbälle? Mensch, nee. Du bist behindert. Die Tischtennisbälle sind größer als meine Nase. Geil. Ja. Da hatten wir es auch mit Tenacious D. Also Tenacious D. Pick of Destiny. Also es gibt bei mir so, ich überlege gerade, also drei Kultfilme, die für mich wirklich die Filme in meinem ganzen Leben sind. Bis jetzt. Muss ich jetzt mal sagen. Das ist unter anderem Tenacious D. Hm? Dann ist es The Big Lebowski. Unglaublicher Kultfilm. La, la, la, la. Ich weiß nicht, ich habe damals durch Zufall diesen Film gesehen und das erste Mal. Lass mich nochmal gucken, ich glaube, genau, das Geld ist irgendwo da unten. Ich war genau bei dieser Szene, wo diese zwei Typen schon in seiner Wohnung waren und er kommt so nichtsahnend rein, nachdem er sich seine Milch gekauft hat für seinen White Russian, ja. Und die nehmen ihn und hauen ihn mit ins Gesicht, ins Klo und immer wieder rein. Und wo ist das verdammte Geld, Lebowski, ja? Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Und er kann nichts anderes antworten als, es muss irgendwo da unten sein, lass mich nochmal nachsehen. Ist das geil. Alter, damit hat der Film schon alles bei mir gerissen. Die Szene ist gut. Ich mag auch die Szene mit Hotel California ganz gut. Welcome to see the California. Die mexikanische Version. Ja, von Gypsy Kings. Also auch die, was für mich nochmal so ein schöner Abschlussgag ist, die schöne Abschlussszene ist, wenn die Asche über den Meer verstreuen und Lebowski kriegt's alles in die Fresse. Oh, du Tier. Ja, nächster Kultfilm. Zwei von drei Film, hast du gesagt. Ja, schlägt total aus dem Bilde, aber es ist für mich mit Herz und Hand. Das ist, ich werde mich kennen. Mit Herz und Hand, The World Fastest Indian. Alter, das liegt so bitter. Nee, das ist wirklich gut. Das ist mit Bangla Bastler. Das ist mit Anthony Hopkins. Okay. Den kennt er ja, hä? Ja. Den kennt er doch. Kennt er, hä? Okay. Kennst du? Ja, ich hatte damals mal zwei Monate, bis dann Sky kam, hatte ich mal, darf ich das sagen? Illegal Premiere. Darf ich das sagen? Und da war der relativ frisch und wurde halt auf Premiere so rauf und runter gespielt. Also auf diesen Sendern. Hm. Ich glaube, das war sogar auf diesen, die dann alle halbe Stunde versetzt gespielt haben. Klingt wie Cool Runnings. Es geht darum, dass dieser Mann, das ist auf einer wahren Begebenheit. Ja. Und er hat, ich glaube, es war aus Neuseeland, war Australien oder Neuseeland? Neuseeland, genau. Und er hat damals halt diese Army-Indien gehabt von 1920 und hat die getuned. Ganz am Anfang beginnt der Film, da gießt er sich seine eigenen Kolben und sagt so, ja, und dann noch ein Stück aus, was weiß ich was, für einen Chevy oder irgendwas und sagt so, ja, ich weiß auch nicht, diese Kolben, da muss irgendwie Titan oder so mit drin sein, die halten am besten. Und er gießt sich da diese Kolben selber, da steht so ein kleiner Nachbarsjunge daneben, also guckt sich das an und er wird halt ziemlich als Spinner dargestellt, weil er halt sein Leben lang immer an diesem Motorrad rumschraubt. Wird dann sogar zu seinem Geburtstag, ich glaube, es war sein Geburtstag, ich bin mir nicht mehr sicher, von so einer Motorradgang herausgefordert und sagt so, hier, meine Armee Indien macht euch alle nass, gell? Und zwar auch wirklich so, da wird er herausgefordert am Strand, Das gleiche Intro so am Anfang. Man muss dazu sagen, eine Indien ist ein Motorrad. Eine Indien ist ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Nicht jeder weiß. Indien ist ein Hersteller von Motorrädern damals gewesen. Und weil ich habe gleich gesagt, mir gleich gedacht, the world's fastest Indian. Mhm. Der schnellste Indianer. Dachte ich gleich die Bangla-Bastler, weißt du? Nee, das ist ja Lipu und. Die, ja, aber die sind ja aus Bangladesch und das ist nicht Indien, oder? Gehört jetzt zu Indien, ja. Gehört jetzt mit der. War mal Pakistan, meine topografischen Kenntnisse sind echt schlecht, was sowas angeht. Ich kenne immer nur das, wo ich mal war. Und er hat halt ein verflucht schnelles Motorrad gebaut, der Kerl. Ja, er hat wirklich dieses Motorrad so extrem schnell gemacht. Als sie den herausgefordert haben, an den Strand, hat er das Ding erstmal nicht angekriegt, alle sind fortgefahren und haben den Opa ausgelacht, in Anführungsstrichen. Und auf einmal lief die Karre, weißt du, der zieht alle ab, volle Bude. Ja. Aber dann muss er um so eine Pylone fahren, den ganzen Weg zurück. Hm. Und da ist er dann umgefallen, auf die Fresse geflogen und alle haben sich kaputt gelacht und sind zurückgefahren. Also er hat dann damit gelost, obwohl er auf dieser kurzen Strecke nochmal alle verzogen hat, trotz schlechten Start, ja. Hat er dann auf dem Rückweg, dann ist er umgefallen und kam nicht weiter und dann hat er verloren. So, und er hat halt, er kriegt dann Herzprobleme. Er ist ja schon Rentner und sehr alt. Und sagt halt, er möchte gerne mal wissen, was schafft die Karre wirklich? Ja. Und er hat dann wirklich diese Herzprobleme, dass sein Arzt ihn schon immer irgendwelche Nitro-Tabletten verschreibt. Alles so Schlüsselszenen, auch diese Motorradgang. Er kriegt dann irgendwie das Geld zusammen, um nach Bonneville in die Salzwüste zu kommen. Ja. Ist das erste Mal sein Leben in Amerika. Wird auch schnell mal ein bisschen um sein Geld beraubt. So wie, willst du hier Rose kaufen? Ja, hier. Und, da, und er erkennt die Geldscheine nicht. Und dann, ja, hier, der passt, weißt du. Und das war dann vielleicht ein 100-Dollar-Schein oder sowas. Also er wird halt dann total abgezogen. Und also er hat wirklich so in seinem Alter mächtig Probleme, in Amerika klarzukommen. Kommt dann irgendwann in Bonneville an, das Motorrad noch bei der Verschiffung Schaden genommen und dies und das. Er hat immer nur Probleme auf seinem Weg. Kommt dann irgendwann der Salzwüste an und dann sagen die, nee, also mit dem Motorrad kannst du ja nicht starten. Die Reifen sind porös und sonst was. Und es ist ein Lebenstraum, weißt du. Und dann ging es dann, unterhalten sich die Leute, also er war weg und die unterhalten sich so untereinander und sagen so, nee, lass den alten Mann noch antreten. Wenn er dabei drauf geht, mein Gott, der ist alt, wenn er es will, soll er es machen. Und die Reifen, die porösen Reifen hat er mit Schuhcreme zugeschmiert, mit ganzen Rissen. Und sie haben ihn dann starten lassen. Klingt wie in der Werkstatt Fulton. Und bis im letzten Moment denkst du halt, bis im letzten Moment fragst du dich halt wirklich, wird er das schaffen? Und das Ende vom Lied ist wirklich, er schafft damit den Geschwindigkeitsrekord in bis 1000 Kubik, na, bis 1000 Kubik Klasse. Und den, der steht, glaube ich, bis heute noch. Aber nicht, weil das Motorrad so gut ist. Ich glaube, also zumindest am Ende des Films wird gesagt, dass der noch existiert. Dann aber eher aus Respekt. Also ich sag mal, gut, die heutigen Motorräder schaffen das locker. Ist kein Problem. Ja. Er ist damit 311 gefahren. Und von was für einer Zeit reden wir? Indien ist von 1920. So, keine Ahnung, reden wir von 40ern oder 50ern? Das war, ja, könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, so die Zeit ungefähr, also 50er. Ja. Und das ist das Krasse. Also das, was er damals geschafft hat, war halt unglaublich. Und ich glaube, dass, wenn der Rekord heute noch besteht, dann einfach, weil da keiner rangeht. Weil das einfach zu viel Respekt ist. Also da ist auch mein Wissen jetzt zu gering, um da jetzt zu sagen, so ist es. Klingt auf jeden Fall nach einem sehenswerten Film, muss ich sagen. Also es geht wirklich sehr unter die Haut. Anthony Hopkins spielt den Film extrem gut. Ich mag Anthony Hopkins. Ja, der ist wirklich gut. Und ist auch ganz anders als der Hannibal Lecter, gell? Ist klar. Aber hier geht's wirklich um Emotionen. Und ich habe den früher irgendwann mal gesehen. Flick, flick, flick. Und ja, haut den euch mal rein. Ich würde mich auch durchficken. Und haut den euch mal als, könnt ihr ja auch mal einen Podcast drüber machen. Ist wirklich absoluter Film. Geht für mich unter die Haut und ganz am Ende fährt er diese Strecke, fällt mit seinem Motorrad um und ist tot. Und ab da erzähle ich nicht mal, wie es weitergeht, weil das wäre zu viel Spoiler. Okay. Und ich kenne den Film schon seit, keine Ahnung, 2005 ist er erschienen. Ich kenne ihn ungefähr 10 Jahre. Also ich war in der Ausbildung gerade durch einen Kollegen, der auch damals Premiere hatte, hat er gesagt, ja, habe ich letztens geguckt. Und da habe ich den gesehen und gesagt, der ist wirklich verdammt gut gewesen. Also hier steht, ich habe gerade mal recherchiert, hier steht auch 1967 aufgestellter Rekord. 295,44 km/h. Ja. Aber auch steht noch da, in einem inoffiziellen Versuch hat er sogar 321 km/h geschafft. Ja, 21, ich war auf 311, ja. Aber der war nicht offiziell quasi, der Versuch. Also er hätte noch mehr gekonnt. Und besteht bis heute, steht auch hier der Rekord. Genau, aber nicht, weil das nicht schlagbar ist, sondern weil, glaube ich, wirklich einfach keiner da dran geht. Weil die heutigen Taschenraketen... Also ich sag mal, ich kenne einen Kumpel, der sagt, bei 300 schalte ich im sechsten Gang. Ja, also bei einer Honda. Ja, na sicher. Also und ab 300 geht aber der Tacho nicht weiter. Da steht ja, halt 299 drauf. Von daher weiß er nicht, was er fährt. Es ist kein Problem, das heute zu toppen. Aber ich glaube, das ist einfach nur Respekt. Aber ich finde das gut, dass das so geehrt wird. Richtig. Weil der Mann hat einfach nur sein... Der wollte es einfach nur machen und hat es irgendwie hingekriegt. Ja. Und der Bird Monroe, solche Geschichten finde ich immer gut. Ja, mag ich. Bird Monroe, so wie der hieß. Ich denke, dass er auch privat so hieß, nicht nur im Film. Also Anthony Hopkins hat die Filme wirklich, hat den Film wirklich extrem gut verkörpert. Also das sind so meine drei Kultfilme, die jetzt schon seit über 10 Jahren bei mir hängen bleiben. Wo auch wirklich nie wieder ein Film irgendwo so den Status erreicht hat. Ja. Klingt nach einem sehr interessanten Film. Auf jeden Fall. Mal gucken. Peter, drei Kultfilme, wenn wir gerade beim Thema sind. Boah. Das ist super, super spontan, ne? Das ist super hot bei mir. Ich habe nicht so ein Ranking. Das ist ganz schwer. Naja, die sind doch, können doch gleichwertig sein, die drei Kultfilme. Nee, ich merke mir sowieso nicht. Das ist mein Problem, ja. Deswegen, ich habe das schnell. Ranking. Also auf jeden Fall, Scott Pilgrim, weil ich ja vorhin gesagt, The Nation's Tea wäre auf jeden Fall auch mit drin. Wahrscheinlich vergesse ich jetzt American History X. Ja, auf jeden Fall auch mit drin, ist Kultfilm. Auf jeden Fall, ja. Aber Kultfilm ist wieder so eine Sache. Was ist Kult? Da haben sich die Rocket Beans schon mal drüber gestritten im Kino-Special. Was ist Kult? Ist Kult, das würde ich jetzt ist das sowas, das ist über alle Zeiten erhaben? So, das würde ich jetzt Leuten empfehlen, würde sagen, das ist Kult, das gehört zur Geschichte. Der Film entwickelt, so von der Filmhistorie her einfach, das muss man gesehen haben, wenn man ein richtiger Cineast ist. Oder ist es einfach was du für dich selbst festlegst, wo du sagst, es ist für mich ein Kultfilm, den würde ich empfehlen? Für mich ist es selbst festlegen. Ich würde auch sagen, selbst festlegen. Also American History X ist bei mir auf jeden Fall mit drin. Hauptsächlich unter Kult müssen es schon irgendwie alte Filme sein. Also ich sag mal jetzt einer von letzten Jahr. Aber selbst, also für mich gibt es generell keine neuen Filme, auch die jetzt, es gibt viele neue, coole Filme, aber die jetzt den Status erreicht haben. Kult wächst ja mit der Zeit. Ja, also, genau. Vielleicht. Für manche wären jetzt die ersten Star Wars Filme vielleicht auch extremer Kult und besser als das, was ich jetzt vorgeschlagen habe. Aber das also bei mir ist es Ghostbusters, wie sich's gehört. Ja. Dann haben wir natürlich, für mich ist der 2004er Ray Film mit super geiler Musikfilm mit wie hieß denn der? Der Schauspieler. Der hat auch das ist für mich so ein richtiger Kultfilm. Da geht es um das Leben von Ray Charles. Ja. Super geiler Film, super gute Musik. Ja. Krass bewegtes Leben gehabt. Den kenne ich, ja klar. Der lief geiler Film. Aber ich hab nicht Joaquin gesehen. Phoenix. Ah nee, das war Walk the Line. Jamie Foxx. Genau. Richtig geiler Film. Ist mein Lieblingsmusikfilm. Und irgendein Mafia-Film. Kannst du auswählen, welchen. Na, entweder... Gestern habe ich Scarface mal wieder geguckt, finde ich nicht so geil. Aber der Pate ist halt nicht schlecht. Ich habe die alle nie gesehen. Goodfellas ist geil. Goodfellas kenne ich, der war wirklich der cool. Der ist wirklich geil. Das war mit dem Knast, gell? Wo die... Goodfellas? Nee, warte mal. Aber ich habe den gesehen. Den habe ich mir sogar damals mal notiert als coolen Film. Ja, notiert. Ja, als ich das erste Mal irgendwo gesehen habe. Mein Notizbuch, coole Film-Notizbuch. Ja, das dadurch bleibt manches erstmal hängen. Wenn du das ein paar Mal liest, auch wenn du nicht nochmal siehst. Ja, gut, Fellas war cool. Ich mag ja Mafia-Filme, deswegen. Was ist denn euer Lieblingsfilm, um mal auf Tenacious D wieder zurückzukommen? Im Bereich Musik. Was ist denn euer Musikstück in dem Film? Von jetzt dem Film, rein von den beiden Tenacious D. Ihr könnt auch sagen, generell Lieblingssong. Wir können ja beides machen. Lieblingssong generell von Tenacious D und von also dem mein Film. Lieblingssong von Tenacious D ist... Schwierig, weil Fuck Her Gently ist schon ganz schön geil. You don't always have to fuck her hard. Das ist vom ersten oder vom letzten? Vom ersten. Kenn ich gar nicht. Dann. Warte mal. Und mein Lieblingsfilm aus dem. Ich hab nicht gesagt. Mein Lieblingslied aus dem Film ist wahrscheinlich. Wow. Das ist super schwer. Das ging mir nämlich auch gerade durch den Kopf. Das ist ultra hart. Das klingt ja nur an zwei Songs. Was denn? Kickapoo oder Belzebub? Da bin ich schon wieder, ich gehe da schon wieder in eine andere Richtung. Ich bin so ein Balladentyp halt. Ich gehe da wieder eher in die Richtung Baby oder Dude. Du, der Tele- bei mir ist es... Also die anderen sind auch alle fucking History. Geil, so wenn es ums bei mir ist es ums Abgehen geht. Weil ich dieses... Master Exodus ist auch total fett, ey. Sind eigentlich alle fett, ey. Das ist am geilsten. Also History of Tenacious D ist am geilsten, finde ich, für mich. Also für einen Film würde ich fast sagen... Einfach Baby wegen dem scheiß Schrei am Ende. Ja, just ja. Und generell würde ich wahrscheinlich so sagen Wonderboy, ey. Das ist, ja. Wonderbra. Nee, Death Star ist eigentlich auch. What is the secret of your power? Genau. Den finde ich so geil, mysteriös, Song, diesen ja. Film. Die Gitarren, die, diesen Film. Melodien sind, den Film, das die Lied. Song. Ja. Geil ist auch Death Star. Oder was auch geil ist, ist Roadie. Das ist das, was Sandra mal gefallen hat, aber. Lee. I am the roadie. Da. Das ist da vom kein... aktuellen, oder? Hm? Von Rise of the Phoenix. Ich finde Lee auch geil. Lee. What the fuck is Lee? Aber man muss immer sagen, wenn man mit Leuten quatscht über Tenacious D, die Leute kennen immer Tribute. Ja. Also das ist wirklich der Song eigentlich. Ja, das Video war auch so geil damals mit diesem geilen Aufnahmegerät, mit dieser Aufnahmebox. Das ist einfach auch, das Video ist auch so, das ist einem im Kopf geblieben. Und es ist auch wieder so diese Szene, gell, Kai Gesso wieder nach dem Motto, was hast du wieder für eine Scheiße vor, gell, regt sich auf und der so, it's a studio, it's an official studio. Sieht aus wie so ein Fotokasten, ja, ja, wo du im Kaufhaus einfach mal ein paar Fotos von dir schießen kannst. Ja. Und er mit vollem Einsatz verklickert ihn, das ist ein verdammt nochmal offizielles Studio, ja, wo du dein verdammtes Album aufnehmen kannst. Lieblingsfilm von Jack Black, wenn wir einmal bei den Fragen sind. Tenacious D. Also ich habe ehrlich gesagt School of Rock nur einmal gesehen. Ich wollte auch gerade sagen, School of Rock ist auch verdammt. Der ist cool, aber ich habe auch eine krasse Hommage an den Rock. Ich habe den halt nur einmal gesehen. Diese da war geiles, ich jung. Diese ich geile, schon ein Kultfilm. Diese ey. Geile Szene, wenn sich das Stevie Nicks singen. Just like the white winged dove, sing a song that I should sing it. Und die Schnauze von dem immer, ey. So geil. Naja, bei mir ist es wahrscheinlich... It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ich müsste ihn mal wieder sehen. Ich für mich ist es wahrscheinlich abgedreht. Der ist super unaufgeregt. Den muss ich mal nachholen. Der ist super unaufgeregt, aber ich mag ihn sehr. Was da? Was? Abgedreht. Ich kenne nur die zwei Filme von Jack Black. Er hat King Kong hat er gemacht. Jumanji hat er gemacht letztens. Die Neuverfilmung? Ja. Ich hab die alle. Den hat gesehen. Peter gesehen, der soll sogar nicht so schlecht sein. Ist okay, ja. High Fidelity hat er gemacht, den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich noch gucken. Oh, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Hat er nicht auch bei Der Schakal oder so mitgemacht? Oder wie hieß denn der Film? City Cobra. Nee, nicht. Was war das? Doch, Der Schakal, ne? War auch dabei. Was ist denn Der Schakal? Ach, Tropic. Der Schakal, das ist so ein Auftragsmörder. Dass du da nicht von Tropic Thunder redest. Wieso? Ich denke, da gefällt dir so und nicht Tropical, Film. Sondern Tropic. Ich finde den super scheiße. Der ist okay, aber gefällt mir jetzt auch nicht. Okay, ich dachte, den feierst du hart, ey. Mars Attacks war auch dabei. Echt? Staatsfeind Nummer 1, der hat ganz viele kleine Rollen gehabt. Das ist das Problem bei Jack Black. Der hat eben wenig Möglichkeiten gehabt, genau. Mal richtig Nacho Libre, muss ich mal nachholen. Wenn er nicht die Hauptrolle gespielt hat, kann er auch nicht, kann's auch nicht der beste Film sein. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ja, stimmt, da war der dabei, ja. Das ist doch jetzt der, das ist doch der mit, Kung Fu Panda ist doch hier mit. Was ist denn jetzt los? Das ist doch. Das ist was doch ist der, jetzt los? Der aktuell im Kino ist. Kino aktuell. Ist. Der aktuell im Kino ist hier mit von Marvel. Was Kung ist Fu Panda. Was ist mit The Polka King? The Polka King ist noch im Kino. Der ist wirklich nicht schlecht. Ist er noch im Kino? Ich weiß nicht, ob der noch im Kino ist. Nee, ich denke jetzt. Es geht um Black Panther, Mann. Das war der Witz. Kung Fu Panda, Black Panther. Ja. Das war ein Witz. Kenne ich nicht. Egal. Ich kenne Black Panther nicht. Ja, ist egal. Ich bin ja da so ein bisschen raus aus der Szene. Du bist halt auch kein Nerd. Ich nee. AKA Leonardo da Vinci, AKA der Nerd. Nee, aber demnächst kommt auch dieser Deadpool raus oder so. Ist der schon draußen jetzt? Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Hm. Ja, kenne ich ja ehrlich gesagt auch alles nicht, gell, aber ich habe diesen Trailer gesehen. Hashtag feuchter Fuß. Den habe ich doch letztens in der TFS-Gruppe. Kannten wir aber schon ja, kanntet den schon? Ja. Mit diesem Bob Ross-Ding da? Oh, das. Ich bin halt ein großer Fan von Bob Ross, auch wenn ich mir jetzt nicht tagtäglich angucke, aber der ist für mich in meiner Jugendzeit damals so hängen geblieben, weil da lief halt immer auf BH, Dreisat, irgendwas, BH Alpha. BH Alpha. BH Alpha. Lief da dann später. Mhm. Und dann hast du abends immer noch, ich bin immer, obwohl ich es nicht durfte, in meinen jungen Jahren, sehr spät erst ins Bett. Dann haben wir ja quasi den Jack Black Podcast auch mit weggemacht gerade. Streiche ich auch mal weg. Mir fällt gerade ein, Schwer verliebt, den Film kenne ich noch mit ihm. Schwer verliebt, ja. Das ist halt so eine Rom-Com. Ja, wenn ihr jetzt hier schon wieder einen Cast mehr gestrichen habt, dann müsst ihr euch wieder neue Ideen einfallen lassen. Das sind Jack Black. Dünne irgendwann. Alles voll. Alles voll. Wir haben genug zu tun. Tausende von Ideen. Wir waren ja auch schon auf dem Geocaching-Podcast. Ja. Habt ihr doch gemacht? Da wollen wir ja bald auch wieder wollen wir bald den zweiten Teil machen davon. Da bin ich dabei. Wollt ihr da richtig rausfahren? Hm? Da bin ich dabei. Also wir laufen wieder durch die Kante. Bin ich dabei. Ja, wo wollen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Da reden wir dann drüber. Okay, ja, stimmt. Warum komme ich überhaupt jetzt schon damit an? Dass gutes Wetter war. Ja, richtig. Der Band-Podcast steht hier auf jeden Fall auch noch eine ganz hohe... Mhm. Also, machst du das noch? Wir wollen auf jeden Fall einen Game of Thrones-Podcast machen. Momentan sehr wenig. Hast du deine täglichen nicht mehr zu Ende gebracht? Ein Jahr lang? Nee. Dünne. Kann man da irgendwie bescheißen? Ich will euch mal was kannst sagen. Kannst du alles machen. Du kannst jeden Cash auf der Welt locken, wenn du Bock drauf hast. Ich lock den auf der ISS. Ja, das ist halt scheiße. Kannst jetzt jederzeit locken, aber ich auch wieder löschen. Die Besitzer der Caches können dann sagen, nee, der war nie und nimmer da. Der hat halt am selben Tag von der Nordküste nach Bayern runter alles durchgelockt. Das kann er vergessen. Kriegt er eine Lokomotive. Scheiße. Ich muss mal sagen, ich hatte zwar immer wieder Bock, das nur noch zu machen, aber es gab einfach keine Gelegenheiten mehr. Peter nimmt mich nie mit. Kennt mich mal. Mixer. Und hast du den legendären Cache noch, den du damals gemacht hast, den Musiker-Cache? Den habe ich noch, der ist gerade deaktiviert. Den muss ich gerade mal wieder zusammenbasteln. Warum? War der kaputt oder was? Der war nicht kaputt, aber ich habe ihn mir mal angeguckt und war halt sehr dreckig. Wasser und, reingeguckt. Und das Ding funktionierte nicht mal richtig, das Abspielgerät und sowas. Das hat nur noch gehangen. Es geht los. Also total beschissen. Und ich meine, der lag 3 Jahre draußen im Freien und sowas, ja, und es lief nicht mal richtig und da war auch ganz schön verdreckt, überall Viechter drin und sowas. Und da dachte ich, na gut, den nimmst du mal mit. Und also ich hätte ihn auch liegen lassen können. Ich habe auch gedacht, nee, den machst du mal neu, den arbeitest du mal neu auf und machst einen. Hat Robert den gemacht? Nee, ich hab den nie gemacht. Weniger anfällig. Das ist wirklich mit Abstand der beste Cache, den ich je hatte. Auch wenn es nicht so viele waren. Ich wollte gerade sagen, du hast noch nicht so viel gemacht. Ja, 100 irgendwas. Du hast auch nur 100 irgendwas gemacht. Mhm. Ich auch. Und der war wirklich richtig cool. Ey, komm, das beste Loch, das war woanders. Das beste Loch, in dem ich je drin steckte. Hier oben im Gewerbegebiet, da gibt's so einen Tunnel quasi. Ein Abwasserkanal, der ist relativ groß, da kannst du reinlaufen. Ja. Und ich habe Smith davon irgendwann mal erzählt und habe gesagt, das war ziemlich cool. Das war, glaube ich, so das beste Loch, in dem ich drin war. Das weiß ich nicht von dir. Das weiß ich von den Arbeitskollegen. Und dann waren wir zu zweit mal da drin. Und er so, was schreibe ich jetzt rein ins Buch? Ich sag, schreib rein, das war das beste Loch, das ich je war. Das hat er wirklich reingeschrieben ins Buch. Du wächst das Bier in mir. Damals, heute nicht mehr. Damals, heute, weil ich super mag bin. Nee, heute gibt's bessere Löcher. Deswegen finde ich Scott Pilgrim nicht mehr besser. Ja, ich muss mal sagen, im Gegensatz zu Peter war ich ja sogar schon in Frankreich cachen. Ich weiß gar nicht, ob ich den gelockt hatte. Nennt sich das dann noch Cachen oder nennt sich das dann Caché? Le Caché. Nee, ich war da an der Grenze arbeiten. Und habe dann zu den Mitarbeiter, also da die Firma, wo ich war, die hatten einen Mitarbeiter, der das auch gemacht hat. Der, habe ich dir mal geschickt, gell? Der hat diese ganzen, wie nennt man diese? Geocoins? TPs, Trackables. Trackables. Okay. Der hat aber richtig Hardcore-Trackables, also so übelst große Dinger, so aus richtig hochwertigem Metall, also ich weiß gar nicht, was das alles war. Die sahen richtig nobel aus. Ich würde sagen, mancher kostet doch mal 100 Euro oder mehr. So richtig geiles Zeug. Ich habe die alle fotografiert, ich habe die Nummern, ich könnte die jetzt alle locken. Da wäre ich voll Fame, weil er hat die alle zu Hause liegen, die hat keiner quasi groß. Okay. Hat die mir halt alle mal mitgebracht auf Arbeit, als ich da unten war, in Offenburg war ich da. Und dann habe ich zu denen gesagt, naja, pass auf, wir müssen mal nach Frankreich fahren, dass ich das mal locke. Dass ich Frankreich mit als, wo ich mal war, habe. Ja, ich glaube, ich habe Spanien. Ich habe die Fotos noch, ich habe es aber nicht gelockt. Also ich müsste es, glaube ich, mal noch machen. Geguckt. Ich habe ja Spanien, wie gesagt, habe ich vor 2 Jahren. 2 Jahren habe ich das. Aber das ist eine gute Idee, weil wir können es im April Portugal werden. Im April. April. Ja. Aber dann ist letztes Jahr so das April. April-Shirt. April. Ist auch bald wieder. Stimmt. Ich will eventuell nach Portugal jetzt. Also, das heißt, ich will auf jeden Fall. Ein Kumpel will das alles machen und. Was geht denn da? Da will fotografieren. Okay. Das ist ein. Wow, ist das so ein Lappen, der eine Kamera hat und dann bei Facebook einfach unten rechts in die Ecke richtig. Günther Fotografie. Genau, genau so. Spaß, genau. Nee. Okay. Der hat tatsächlich seinen vollen Namen benutzt und dann Fotografie dahinter. Nee, ernsthaft, ey, jetzt mal. Warte mal, pass auf. Ja. Von den ganzen vielen Facebook-Leuten, die das so machen und die man irgendwo liest und vielleicht auch sogar in der Liste hat, ja, ist er der Einzige, wo ich sage, das, was er macht, ist halt absolut. Weil er ist halt, ich meine, ich kenne ihn durch Marvin. Ja. Und das ist der, mit dem ich auch damals bei Tenacious D bei den ersten Konzert war, wo wir Marvin abgegeben haben. Oh, an der Security. Und er wohnt ja mittlerweile in Stuttgart. Und er hat halt Physik studiert. Macht er mittlerweile seinen Doktor und er ist ein unglaublich intelligenter Mensch. Aber von der Person her ein unglaublich lockerer, trockener, cooler Typ. So. Der Fotograf. Okay. Der weiß, wie man richtig geile Feiern organisiert. Also, es ist so schade, dass er so weit weg wohnt, weil mit denen kannst du immer nur übelst geile Scheiße erleben. Und er macht halt so Astrofotografie, so durchs Teleskop und alles. Ja. Er hat die Facebook-Seite, wenn du es dir anguckst, dir wird das gefallen, weil das ist einfach nur übelst gut, so mit Belichtungszeiten von, weiß ich wie viel Minuten, 15, keine Ahnung, vielleicht auch 45 Minuten, so extrem viele lange Belichtungszeiten und das macht er, bearbeitet der dann auch noch stundenlang am Computer und was dann am Ende rauskommt, ist wirklich unglaublich. So, und er hat dann so Astro-Zeitungen, wo das Ganze, wo so coole Bilder immer mal veröffentlicht werden und er hat jahrelang halt immer viele Künstler, die da ihre Fotos da gemacht haben, bewundert. Und irgendwann ist er selber mal in dieser Zeitung gelandet und das war für ihn halt so ein ziemlich cooles Erlebnis. Ja, ja. Und ja, und Fakt ist halt, er... Und dann hat er das schnellste Motorrad gebaut. Nee, das hat er leider nicht. Ach. Aber er hat mir das halt erzählt, dass er das vorhat zum Fotografieren nach Portugal wieder eine Woche. Und ich sage, na, willst du mit deiner Freundin dahin? Nee, alleine. Und da habe ich gesagt, na, pass auf. Also nicht, ich mag seine Freundin, die ist total cool. Aber wenn die so ein Paar-Ding machen, würde ich natürlich nicht mitkommen wollen, gell? Ja. So, aber er sagt alleine und da habe ich gesagt, geil, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, das wären so langweilige Nächte am Strand. Und ich so, ja und? Ich sag geil. So, also ich habe wirklich Bock drauf. So, ich freue mich dann auch. Ich hoffe, das klappt alles schön. Nimmst du Pokémon mit? Nee, und da werde ich mir vielleicht mal in Portugal einen Geocache holen, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen. Ja. Das ist so nice. So dann nice. Bin ich Peter wieder einen Schritt voraus. Peter, wir holen dich. Mach das. Langsam aber stetig, holen wir dich. Peter fährt mit mir dieses Jahr noch mit einem Caddy und einem Bett hinten im Kofferraum. Nach Schweden und Norwegen, da holen wir da noch ein paar Caches. Wollen wir das machen? Eine geile Cash-Runde? Können wir machen, ja. Johnny Cash-Runde? Johnny Cash. Das ist ja auch geil. Könnten wir eigentlich auch machen. Die Johnny Cash-Runde. Ich habe wahrscheinlich im Sommer eh keine Freundin, also habe ich noch Platz im Caddy. Ich habe auch Zeit. Ich habe auch Zeit. Ja. Cool. Das klingt gut. Naja, ich kriege im Sommer keinen frei. Nein, ich auch nicht. Ferien? Gibt's keinen frei, ich habe keine Kinder. Ja, Ferien. Mhm. Ja. Mhm, ja, nice, Leute. Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Du wolltest noch was hinten dranhängen. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Filme geguckt. Und ich muss mal, mir erstmal wieder aufgefallen, ey, wie geil sind denn bitte die Austin Powers Streifen? Hast du vorhin erwähnt. Ich weiß. Aber wie geil sind denn bitte, Peter, wie geil sind die Austin Powers Streifen? Diese dummen Sprüche. Diese Figur, Austin Powers. Yeah, baby. So geil. Yeah, baby, yeah. Miss Schickfick. Denn ich schicke, ficke, schick. Schicke Fick. Schicke Fick, ich schicke Fick. Ich hab nicht einen Film. Ey, den musst du mal gucken. Die sind stark, ey. Die sind richtig geil. Und haben so ein krasses im zweiten Teil, das ist für mich in meinen Augen der beste Teil, Austin Powers, Spionin geheimer Missionarsstellung. Das ist für mich so das Stärkste, was es gibt. Da sind so viele Leute. Woody Nelson, Ozzy Osbourne spielt da mit. Total viele berühmte Leute, ja. Total krass, total lustig. Ich mag Mike Myers, muss ich dazu sagen. Yeah, baby, benimm dich. Ich finde diese Figur einfach so richtig klasse, ja. So geile, die schlechten Zähne da noch dazu, weißt du, der fiese Fettsack und so weiter. Oh nee. Das dann wird es mir irgendwann so abgedreht. Das ist so geil. Da dazu kam, den ersten fand ich gut, aber das wurde dann immer komisch. Der zweite ist der beste. Dass dann irgendwann sein Schwanz weg war und sowas, das wurde mir dann alles zu blöd. Wie, Schwanz weg? Sein Mojo. Aber sein Mojo war es nicht sein Schwanz. Das ist im zweiten Teil sein Mojo. Sie haben mein Mojo geklaut. Na, was war denn das? Das Mojo. Das Mojo eben. Das ist irgendeine Flüssigkeit, die ziehen die aus dem raus. Das ist seine sexuelle Energie. Ach, ich dachte, die haben irgendwie sein Mojo. Ah nee, der hat immer die Penispumpe. Das war genau, das ist aber der erste Teil mit der Penispumpe. Ja. Nee, aber ich wüsste auf jeden Fall, die haben mir irgendwas geklaut. Das war mir dann zu doof. Ne? Aber so, oh, mir fehlt mein Mojo. Hm. So da kann ich mir auch... Ey, ja. Das ist eigentlich ein Peter-Stolze-Film, weil da geht auch immer eine Ebene weiter hoch. Immer ja. Noch einen drauf. Noch wisst ihr, was Peter-Stolze-Film ist? Scott Pilgrim. Ja, der ist doch nicht scheiße. Ich sag doch nicht, dass er scheiße ist. Der ist gut. Der gefällt mir sogar. Nee, ich am besten wie gesagt, ich habe Austin Powers auch seit Jahren jetzt nicht mehr geguckt. Das ist ein geiler Film. Netflix. Sind die letzten beiden Teile drin, Goldmember, also hier Goldständer und Goldständer. Austin Powers! Ja, stimmt, Goldständer. Mr. Powers! Ja, das krasse ist ja, dass Demse einen Song rausgebracht hat, der Goldständer heißt. Mhm. Das haben sie sogar als Video gemacht, gell? Mhm. Ich weiß, ich ein bisschen dünne fand, dass er echt so, haben echt ein beschissenes Video zu Ingo gemacht. Ingolf. Wie beschissen? Ich finde das Video dünner. Das Lied findest du dünner? Nee, das Video finde ich dünner. Warum? Weil es dünner ist. Da tanzen ein paar Leute rum, so war es. Ja. Die von Mücke, das Video ist viel geiler. Ja. Ich hab, ja, ey, ich gut, hab vor halt Heimat, das ist halt in Jena. Ich hab vor einem Podcast gehört, da hat Max Nikolaus Nachtsheim im Suff erzählt, ich habe ein neues Lied geschrieben, das heißt Mücke. Gibt schon. Wenn ich eine Mücke wäre, dann würde ich Titten stechen, dann werden die noch größer. Dünne. Da dachte ich mir nur, Alter, was ist hier los? Dünne. Geil. Dünne. So, Peter, gibt's noch was zu erzählen bei dir? Nee. Also, zieht euch Scott Pilgrim rein und dann zieht euch den noch geileren Film Tenacious D and the Pig of Destiny rein. Und jetzt machen wir noch eine Afterpod-Party. Afterpod-Party? Wir gehen jetzt alle auf den Pod. Gleichzeitig. Same shit. Same shit, war das nicht auch schon? Das war meine Idee. Ja. Also Christian seine Idee und von mir. Ach ja, stimmt. Ursprünglich, also eigentlich Christian seine Idee, eine Band Same Shit zu nennen. Das ist wie John Witter, die Scheiße. Und ich war dann der Meinung, wir nennen die Band Ugly Boys und das erste Album Same Shit. Same Shit. Ich wollte immer mal ein Album Tingle Tangle Pop nennen. Pop. Ja, na klar, Tingle Tangle Pop. Kann man machen. Same shit. Meine Damen und Herren, dieser Podcast war auf jeden Fall nicht same shit. War auf jeden Fall nicht business as usual. Wir hatten heute einen wunderbaren Gast. Vielen Dank. Der Wilhelm. Smith. Vielen Dank, mein Guter. Wir sehen uns auf jeden Fall zum Band-Podcast wieder. War mir eine Ehre. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Bier mehr. Ich habe echt viel getrunken gerade, ja. Und ja, Peter, auch an dich vielen Dank. Der Podcast lief anders als erwartet, muss ich sagen. Das war mir schon klar. Damit musst du rechnen, wenn ich da bin. Aber wir haben uns auf dieses Risiko eingelassen. Ja. Und ich glaube, es hat sich gelohnt. Ach ja, wir treffen uns nicht. Wir treffen uns auch im Desperados Podcast wieder. Hast du aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. War ein Witz. Ah, Bohnen. Das war ein sehr cooles Spiel. Ja, ich muss sagen, es war cool. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin bei den Hörern auch halbwegs gut angekommen. Also bei unserem größten Hörer bist du auf jeden Fall angekommen, würde ich sagen. Mir selber. Genau. Also, liebe Hörer, ihr wisst, wenn ihr uns auch regelmäßig hört, dann werdet ihr auch mal von uns eingeladen. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir laden einfach immer mehr Leute ein und die hören uns dann. Und wenn ihr sagt... Dieser Smith, das ist ein unglaublich cooler Typ, ja, kommt ja aber keine Cross-Promotion zu. Ruhig, nein, oder? Ruhig. Gut. Der war mir sehr sympathisch und ihr wollt Wiederholung, dann bin ich gern für euch demnächst auch noch öfters da, aber das geht rein nach Feedback. Wenn ihr sagt, der Typ geht überhaupt nicht, Also dann möchte ich auch mich nicht weiter hier im Vordergrund aufspielen. Sein Kunde ein Vordergrund aufspielen. Ja, meine Leute, vielen Dank. Die Leute wollen, dass was passiert. Macht euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Ihr habt so eine Weiße.